Sie hören Zwischen Schlachtfeld und Harem. Die Osmanen. Das letzte Imperium des Islam. Gelesen von Clemens Benke. Blickpunkt. Fußball im Krieg. Überleben und Kicken. Von Stefan Mayer. Im Zweiten Weltkrieg rettete Reichstrainer Sepp Herberger mit der Operation Soldatenklau einigen seiner Nationalspieler das Leben. Viele andere aber sterben an der Front, darunter ein hochbegabter Torschütze, der heute nahezu vergessen ist. Seit Tagen hört Fritz Walter schon den Geschützdonner der Ostfront. Von Nacht zu Nacht wird er lauter. Dem Unteroffizier und seinen Kameraden von der Luftwaffenmannschaft Rote Jäger ist längst klar, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ihr provisorischer Fliegerhorst im niederschlesischen Schweidnitz von den Russen überrollt wird. Hunderte Wehrmachtssoldaten fluten von der Ostfront zurück an den Baracken des Jagdgeschwaders 52 vorbei. Sie berichten von unmenschlichen Erlebnissen. Sie wollen nur noch nach Hause. Und die roten Jäger? Sie ziehen noch einmal ihre knallroten Trikots an, zum Fußballspielen, gegen eine andere Soldatenmannschaft. Um das Spielfeld versammeln sich hunderte Zuschauer. Was bringt diese Männer in Höheweite der Front dazu, solch ein Wahnsinnsspiel auszutragen? Etwa 20 Minuten sind gespielt, da taucht am Himmel ein sowjetischer Jagdbomber auf. Sportler und Publikum bleiben zunächst gelassen. Der Anblick ist seit Wochen nichts Besonderes. Das Spiel läuft weiter. Dann setzt der Bomber zum Tiefflug an. Jetzt rennen die Menschen um ihr Leben. Die Spieler werfen sich auf den Boden. Für Fritz Walter ist es wahrscheinlich nicht der erste Luftangriff, den er miterlebt. Aber diesmal ist alles anders. Bislang konnte er jedes Mal in einen Luftschutzraum fliehen oder in einen Wald oder zumindest in eines der Ein-Mann-Erdlöcher auf den Rollfeldern seiner Fliegerhorste hüpfen. Aber jetzt? Jetzt ist es aus, denkt Walter. Er liegt mitten auf dem Spielfeld, ohne Helm, in einem Baumwollhemd und kurzen Hosen, schutzlos. Er sieht, wie das Flugzeug in etwa 300 Metern Höhe eine Bombe fallen lässt. Er drückt sein Gesicht auf den Rasen, verschränkt seine Hände über den Kopf, presst die Augen zusammen. 24 Jahre alt ist er erst. Muss er heute sterben? Im Kopf laufen seine bisherigen 24 Länderspiele vor ihm ab. Sein Debüt für den ersten FC Kaiserslautern. Und sein erstes Tor beim Straßenfußball vor dem Gasthaus seiner Eltern. Jeder deutsche Fußballfan weiß, wie diese Begegnung mit dem Tod endete. Fritz Walter überlebte. Und es war nicht das erste Mal, dass er während des Zweiten Weltkrieges dem Tod entkam. 9 Jahre später wurde er als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Er wurde zur Symbolfigur für das Wunder von Bern und für das Wir-sind-wieder-wer-Gefühl der Deutschen. Als DFB-Ehrenspielführer avancierte er zum fleißigen, heimattreuen Vorbild für die Wirtschaftswunderrepublik. So glücklich Fritz Walter den Krieg überstand, so tragisch endete dieser für viele andere Fußballer, die mitunter ähnlich talentiert waren. Insgesamt fielen im Weltkrieg etwa 40 Nationalspieler zum Opfer. Nicht mitgezählt bei dieser erschreckenden Zahl sind jene Akteure, die ein Bein verloren oder wegen anderer Verwundungen nie mehr spielen konnten. Nicht mitgezählt sind jene, die es vielleicht nach dem Krieg in die Auswahl geschafft hätten, aber zuvor an der Front fielen. Nicht mitgezählt ist auch Julius Hirsch. Der Jude spielte zwischen 1911 und 1913 7-mal für die Nationalelf und wurde 1943 im Alter von 50 Jahren von den Nazis ins KZ Auschwitz deportiert und ermordet. Sehr wohl mitgezählt in der Todesliste ist August Klinger. Der Stürmer aus Dachslanden bei Karlsruhe war in manchen Belangen sogar besser als Fritz Walter. Bei einem inoffiziellen Testspiel der Reichself gegen eine Bayern-Auswahl stürmte Klinger 1939 in Schweinfurt Seite an Seite mit Walter. Nach dem 6:5-Sieg der Herberger Elf feierte die Presse nur einen Mann, August Klinger. Er schoss 3 Tore, Walter traf lediglich einmal. »Bester Mann war der Karlsruher Klinger«, schrieb der Kicker. Er scheut keine Arbeit, er holt sich die Bälle bei der eigenen Verteidigung, öffnet mit weiten Vorlagen das Spiel, reißt seine Kameraden mit vor, dribbelt elegant und geschickt, schießt schnell und scharf, erwischt alle Kopfbälle. Für Fritz Walter hatte der Reporter nur einen mitleidigen Rüffel übrig. Walter ist ein großer Ballkünstler, er muss aber Obacht geben, dass er nicht zu verspielt wird. Aber während Walter nach dem Krieg zur Legende wurde, ist sein Freund Klinger heute gänzlich vergessen. So ist das in der schrecklichsten Phase der deutschen Fußballgeschichte. Zwischen 1939 und 1945 kämpfen die Kicker nicht nur um Punkte, sondern um ihr Leben. Viele pendeln zwischen Schlachtfeld und Sportplatz, zwischen Luftschutzbunker und Umkleideraum, zwischen Leben und Tod. Walter und Klinger gehören jener Generation an, die von Nationalsozialismus und Krieg um die besten Jahre ihres Lebens gebracht wird oder gleich in den Tod getrieben wird. Mittendrin ist Sepp Herberger, der damalige Reichstrainer. Er versucht mit allen Mitteln, seine Spieler vor dem Marsch an die Front zu bewahren. Als gewiefter Netzwerker startet er eine abenteuerliche Operation Soldatenklau, mit der er seine besten Männer über den Krieg retten will. Er nutzt seine Kontakte, um mit Hilfe wohlgesonnener Fußballfans in Uniform seine Kicker in Reserveeinheiten versetzen zu lassen oder im Lazarett zu verstecken. Oder als Schauspieler in einem Propagandafilm unterzubringen, Hauptsache weg von der Front. Herberger, der Trainer und Schutzengel, er manipuliert und lügt, dass sich die Balken biegen, mit Erfolg. Viele Spieler überleben und können 9 Jahre nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes mit ihm an der Seitenlinie den Weltmeistertitel feiern. Das Wunder von Bern 1954. Aber bei August Klinger scheitert die Operation Soldatenklau. Herberger hat zwar bereits von langer Hand eingefädelt, dass Klinger ebenfalls zur Luftwaffen-11 Rote Jäger versetzt wird. In dieser sammelt der fußballfanatische Major Hermann Graf gute Spieler aus dem gesamten Reich, um sie von der Front fernzuhalten. Fritz Walter ist schon länger für die Roten Jäger aktiv. Mit ihnen tingelt er durchs Deutsche Reich, um die Menschen für 90 Minuten auf andere Gedanken zu bringen. Spielfeld statt Schlachtfeld. Klinger hat weniger Glück. Stramme Nationalsozialisten im Oberkommando der Wehrmacht ist Herbergers Wanderzirkus ein Dorn im Auge. Sie ignorieren den Marschbefehl für Klinger. Sie schicken ihn nicht zu den Roten Jägern, sondern in die Fänge der Roten Armee. Wenige Wochen nach der Geburt seines Sohnes Harald wird Klinger 1944 an die Ostfront versetzt. Dort gerät er in die Kesselschlacht von Chișinău im heutigen Moldawien, bei der hunderttausende deutsche Soldaten sterben oder in Gefangenschaft geraten. August Klinger gilt jahrelang als vermisst. Seine Ehefrau Erna wartet zu Hause auf die Rückkehr ihres Mannes. Vergeblich. Am 31. Oktober 2020 wäre Fritz Walter 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wurde der 3:2 Überraschungssieg im WM-Endspiel gegen die favorisierten Ungarn einmal mehr rauf und runter erzählt. Auch Walters Nibelungentreue zu seinem FC Kaiserslautern wurde gefeiert. Trotz lukrativer Angebote spielte er sein Leben lang nur für diesen Verein. So geht jedenfalls die Legende. Was aber die wenigsten wissen: Wie Sepp Herberger mit ebenso skurrilen wie unglaublichen Aktionen die Versetzung Walters an die Front verhinderte. Und wie oft Fritz Walter trotzdem im letzten Moment dem Tod von der Schippe springen musste. Sepp Herberger bemüht sich bei seiner Operation Soldatenklau ganz besonders um seinen erklärten Lieblingsspieler, eben um jenen Fritz Walter. Letztlich mit Erfolg. Aber was Herberger nicht verhindern kann, dass der Kaiserslautener nach Frankreich und Italien versetzt wird. Dort spielt er unter anderem für die TSG Diedenhofen und die TSG Saargemünd. So viel zur Legende. Walter habe nur für einen einzigen Club gespielt. In Italien fängt er sich wieder die Malaria ein. Danach wird er immer wieder von Fieberschüben heimgesucht. Auch das ist ein Grund dafür, dass er Hitze nicht mag und lieber bei Kälte und Regen spielt. Der Fußballfachbegriff Fritz-Walter-Wetter, er hat seine Wurzeln im Krieg. Nur weiß das kaum einer, weil Walter später zwar viele Interviews gibt, aber kaum über seine Zeit in Uniform spricht. Vielleicht aus schlechtem Gewissen? Während andere, jüngere Männer ihr Leben im Krieg verloren, muss Walter nie an der Front kämpfen. Herberger sei Dank. Gegen Ende des Krieges ist aber selbst der Reichstrainer machtlos und Walter findet sich inmitten mehrerer Luftangriffe wieder, die er mit viel, viel Glück überlebt. Einmal werden er und seine Kameraden in letzter Sekunde von den herannahenden feindlichen Bombern von ihrem Fliegerhorst ausgeflogen. Es starten mehrere Flugzeuge, die meisten werden abgeschossen, das von Fritz Walter nicht. Und selbst nach Kriegsende hat er noch einen großen Schutzengel über sich. Auf dem Weg in die Gefangenschaft wird er in einem Zwischenlager an der rumänisch-ukrainischen Grenze von einem russischen Kommandanten erkannt. Dieser ist Fußballfan und sorgt dafür, dass Walter nicht nach Sibirien muss, sondern noch 1945 nach Kaiserslautern zurückkehren kann. Schon damals also hat der Fußball eine unfassbare Macht. Dieses nun ja Spiel rettet Walters Leben. Eine gnädige Hand, sagt er später, hat mich gerettet. Wie auch 1945 in Schweidnitz, als der russische Tiefflieger sein Wahnsinnsspiel jäh unterbricht. Die Bombe landet neben dem Spielfeld, dann muss der Pilot wegen Flakfeuer abdrehen, Fritz Walter steht auf, schüttelt sich. Das Spiel wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Alle Mitglieder der Weltmeisterelf von 1954 haben im Krieg ähnliche wahnwitzige Folgen von Nationalismus und Totalitarismus am eigenen Leib verspürt. Gesprochen haben sie darüber fast nie. Eine Frage hätten sie natürlich auch nicht beantworten können. Wie viel der gut 40 gefallenen Nationalspieler hätten 1954 im WM-Finale gespielt? Und welche der Berner Helden wären nicht dabei gewesen? Als Fritz Walter am 17. Juni 2002 starb, war er Träger des Bundesverdienstkreuzes und das FCK-Stadion trug bereits seinen Namen. Von August Klinger, seinem torgefährlicheren Freund und Mitspieler, wurden nie sterbliche Überreste gefunden. Prolog: Die Osmanen. Herrscher auf drei Kontinenten. Es ist ein Epos von Triumph und Tragödie. Über Jahrhunderte scheint die Macht der Sultane grenzenlos, ihre Heere unbesiegbar und ihre Kultur unvergleichlich. Dann folgt der traurige Weg in den Untergang. Wien 1683. Die Türken kommen. Die Osmanen stehen vor den Toren Wiens, dem Machtzentrum der Habsburger. Sie wollen die Feinde des Glaubens schlagen, doch der Großwesir begeht einen taktischen Fehler. Von Frederik Seeler. Eine Woche graben die Mineure der Osmanen. Mit Spitzhacken und Schaufeln treiben sie Stollen unter die Stadtmauer von Wien. Dann rollen sie Fässer mit Schwarzpulver an das Ende des Schachts, mauern sie ein, um den Druck der Explosion nach oben zu lenken. Am 23. Juli 1683, kurz vor Sonnenuntergang, befiehlt der türkische Oberbefehlshaber Großwesir Kara Mustafa, die Lunten zu zünden. Die gewaltige Explosion lässt ganz Wien erbeben, ein Teil der Wehrmauer sackt ein. Kurz danach explodiert eine zweite Mine. Die Verteidiger stürzen in die Tiefe, herabfallende Steine zerquetschen sie. Die Janitscharen, Eliteeinheiten der Osmanen, stürmen mit Flinten und Säbeln den Schutthügel hinauf. Mit den zwei Explosionen im Juli 1683 beginnt der Minenkrieg um Wien. Wenn die Osmanen die Stadt erobern, könnten sie weiter ins Heilige Römische Reich vordringen. Wer sind diese Männer, die bereits ganz Südosteuropa unterworfen haben? Und was macht sie so erfolgreich? Ein Tagebuch aus der Zeit erzählt, wie die Osmanen den Angriff auf Wien erleben, tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt, und zeigt, warum der Kampf gegen die Ungläubigen so brutal geführt wird. Im 17. Jahrhundert herrscht Sultan Mehmed IV. Von Konstantinopel aus über ein gigantisches Reich. Es erstreckt sich vom heutigen Tunesien über Mesopotamien bis nach Ungarn. Bei seiner Thronbesteigung gelobt er, Wien zu erobern. Es ist das politische Zentrum der Habsburger Dynastie und Residenz des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches. 150 Jahre zuvor war die Belagerung Wiens noch gescheitert, aber Mitteleuropa ist geschwächt vom Dreißigjährigen Krieg und der Pest. Der Zeitpunkt scheint perfekt. Mehmet beauftragt seinen Regierungschef, den Großwesir Kara Mustafa Pascha, mit der Invasion. Der führt im Frühjahr 1683 ein riesiges Heer über den Balkan. Die Musterungslisten verzeichnen knapp 168.000 Mann. Sie kommen aus der Türkei, Ägypten, der Walachei, Albanien und Ungarn. Mit dem Tross zieht auch ein Zeremonienmeister des Sultans, eine Art Staatssekretär. Sein Name ist nicht überliefert, aber er schreibt ein detailliertes Tagebuch über den Krieg. Am 14. Juli berichtet er, wie der Großwesir sein riesiges Zelt auf einer Wiese vor Wien aufschlägt. Er hat hunderte Diener mitgebracht, kistenweise Schmuck und Gewänder, seinen Harem, Strauße, Papageien, Katzen und das grüne Banner des Propheten. Seine Männer graben Lauf- und Schützengräben Richtung Stadtmauer. Am frühen Morgen eröffneten die in den Gräben aufgestellten Geschütze das Feuer gegen die Feinde des Glaubens, schreibt der Zeremonienmeister in sein Tagebuch. Aber die Osmanen verfügen anfänglich nur über 5 Mörser und 112 Kanonen, kleine Kaliber, die zwar Menschen zerfetzen können, aber keine Steine. Wer Wien erobern will, der muss eine moderne Stadtmauer nach italienischem Vorbild überwinden. Erst Wall und Palisade, ein tiefer Graben, dazwischen Ravelins, vorgelagerte Schanzen bestückt mit Kanonen, dahinter 20 Meter hohe Basteien und die Stadtmauer. Nur 15.000 Wiener verteidigen die Wälle und Schanzen. Die Osmanen planen, die Mauern von unten zu sprengen. Etwa 5.000 Mineure treiben ihre Schächte in die Erde. Die Osmanen haben die unterirdische Kriegsführung perfektioniert. Mit riesigen Blasebälgen sorgt man für Frischluft in den Schächten, Pumpen saugen das eindringende Grundwasser ab. Per Kompass behalten die Mineure die Orientierung. Doch die Sprengung am 23. Juli erweist sich als Fehlschlag. Nur ein kleiner Abschnitt der vorderen Mauer sackt ein. Die Wiener schießen mit Schrot von den Schanzen und werfen Glasgefäße voller Schwarzpulver, eine Vorform der Handgranate. Schrapnelle und Kugeln treffen die Janitscharen, die den Schutt hinaufstürmen. Die Osmanen bitten um einen kurzen Waffenstillstand, um die in der Sommerhitze verwesenden Leichen aus den Gräben zu bergen. Der Wiener Kommandant lehnt ab. Kara Mustafa lässt ihm daraufhin mitteilen, dass man bei der Erstürmung Wiens auch das Kind im Mutterleib nicht schonen werde. Der Minenkrieg zieht sich hin. Immer wieder beschreibt der Zeremonienmeister die Explosionen, so etwa am 12. August. Nach dem Nachmittagsgebet wurden die Minen gesprengt. Sie zeigten zwar nicht ganz die erwünschte Wirkung, aber mit Hilfe Alas gelang es, im Sturmangriff auf der Bastion Fuß zu fassen. Über die Verluste schreibt er: Obwohl von den Streitern des Islams eine Anzahl verwundet wurde, fielen doch zahlreiche Ungläubige in den Staub des Verderbens und stürzten in die Flammenschlünde der Hölle. Zwischen den Zeilen gesteht der Chronist ein: Die Mauer der Ungläubigen hält. Die Verluste der Osmanen sind hoch. Kara Mustafa kontrolliert täglich die Schanzen und Minen, verteilt Gold, um Freiwillige für die Angriffe zu motivieren. Aber die Stimmung im osmanischen Lager kippt. Kara Mustafa hat ihnen einen schnellen Sieg versprochen. Ende August geht das Proviant aus. Teile der Armee plündern das Umland. Anfang September überbringt ein Bote schlechte Nachrichten. Ein christliches Entsatzheer nähert sich Wien, angeführt vom polnischen König. Die Mineure haben sich nach 2 Monaten zum inneren Teil der Wallanlage vorgesprengt. Nur noch 5.000 Wiener Verteidiger sind gesund genug, um zu kämpfen. Kara Mustafa teilt sein Heer auf. Mit 5 Minensprengungen will er die Stadtmauer endgültig durchbrechen. Die Janitscharen bleiben in den Gräben für den Sturmangriff. Der Rest des osmanischen Heers stellt sich den anrückenden Truppen gegenüber. Am Morgen des 12. September lässt Kara Mustafa ein Sonnendach auf einem Hügel aufstellen, von wo er die Schlacht beobachten kann. Neben ihm weht die grüne Fahne des Propheten. Heute nennen Wiener den Ort Türkenschanze. Als die Osmanen das christliche Heer sehen, muss viele der Mut verlassen haben. 70.000 Soldaten reiten und marschieren über den kahlen Berg auf sie zu, darunter die polnischen Panzerreiter in ihren schwarzen Schuppenrüstungen. Die osmanische Armee, demoralisiert und ausgehungert, hält nur kurz dagegen. Die Janitscharen sind immer noch in den Gräben eingeschlossen, warten auf die Detonation der Minen. Die Verteidiger von Wien fallen aus, metzeln sie nieder und entschärfen die Lunten. Es ist eine demütigende Niederlage für das Osmanische Reich. Etwa 50.000 Osmanen sterben vor Wien und beim Rückzug über den Balkan. Kara Mustafa flüchtet nach Belgrad, doch der Sultan macht ihn für die Niederlage verantwortlich. Als er gegen Mittag seinen Gebetsteppich ausbreitet, betreten Berater des Sultans den Raum. »Ist mir der Tod bestimmt?«, fragt Kara Mustafa. »Gewiss, es muss sein«, antwortet der Berater. Der Großvezier beendet sein Gebet. Dann erscheinen Henker mit einer Schlinge aus Seide. Kara Mustafa hebt seinen Vollbart an, um seinen Hals zu entblößen. »Legt mir die Schlinge auch richtig an«, sind laut Zeremonienmeister seine letzten Worte. Nach 200 Jahren Bedrohung durch die Osmanen beginnt die Gegenoffensive der Christen. Die Osmanen müssen sich bald aus Budapest zurückziehen, dann aus Belgrad, dann aus Sarajevo. Am Schwarzen Meer nutzen die Russen die Chance und rücken auf die Krim vor. Venezianer besetzen Teile Griechenlands. Der Verfall des Osmanischen Reiches hat begonnen. Erstes Kapitel: Visionen. Reichsgründer, die Söhne der Steppe. Auch Imperien fangen klein an. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts ist das osmanische Fürstentum nicht mehr als ein winziger Fleck auf der Landkarte. Doch die Stammesführer haben kühne Ambitionen. Von Karin Feuerstein-Prasser. Es ist wohl die Erfindung eines Chronisten, dass im Sommer 1389 die Glocken von Notre-Dame zu Paris einen Sieg der Christen auf dem Amselfeld verkündeten. Doch die Legende spiegelt die wachsende Unsicherheit wider, die das westliche Abendland angesichts der osmanischen Bedrohung erfasste. In der Schlacht auf dem Amselfeld bei Pristina sei es der serbischen Streitmacht am 28. Juni 1389 gelungen, das Heer der Osmanen zu schlagen und damit den weiteren Vormarsch zu stoppen. Ein Irrtum, denn man hatte angenommen, mit dem Tod des osmanischen Sultans Murad I., der auf dem Schlachtfeld erdolcht worden war, hätten die Serben den Sieg bereits in der Tasche gehabt. Berittene Boten wurden schleunigst losgeschickt, um die vermeintlich frohe Kunde in ganz Europa zu verbreiten. Sie wussten daher nicht, dass die Schlacht noch gar nicht beendet war. Nach Murads Tod hatte nämlich sein Sohn Bayezid das Kommando übernommen und seine Truppen doch noch zum Sieg geführt. Der Triumph auf dem Amselfeld war der bisherige Höhepunkt des kometenhaften Aufstiegs der Osmanen. In nur wenigen Jahrzehnten waren sie von einem unbedeuteten Hirtenstamm mit Ursprüngen in der mongolischen Steppe zu einer Macht geworden, die von Westanatolien aus Schritt für Schritt nach Europa vorrückte. Ihre Sippe gehörte wohl den Oghusen an, einem jener Turkvölker, die sich im 11. Jahrhundert in Kleinasien niedergelassen hatten. Ursprünglich stammen die Turkvölker, zu denen auch Usbeken, Kasachen oder Kirgisen zählen, aus der Grenzregion zwischen Sibirien und der Mongolei. Von dort aus verbreiteten sie sich zunächst bis zur Ukraine, schließlich weiter nach Kleinasien. Unter der Herrschaft der Seldschuken, die im 10. Jahrhundert den Islam angenommen hatten, entstand ein riesiges Reich, das sich von Mittelasien über den Iran und Irak bis nach Syrien erstreckte. Der Verband der Seldschuken, der im 11. Jahrhundert in Anatolien Fuß fasste, gründete hier jedoch ein unabhängiges Fürstentum, dessen Anführer den Titel des Sultans annahm. Weil sich ihr Herrschaftsgebiet auf byzantinischem Territorium befand, gaben sie sich den Namen Rum-Seldschuken, wobei Rum gleichbedeutend mit Rom war, in dessen Tradition sich die Byzantiner nach wie vor verstanden. Schon bald gelangte das römische Sultanat zu wirtschaftlicher und kultureller Blüte. Doch diese Zeit währte nicht allzu lange. Nachdem das Großreich der Seldschuken bereits im 12. Jahrhundert zerbrochen war, wurden die anatolischen Rum-Seldschuken 1243 in der Schlacht bei Kösedok von mongolischen Kriegern unterworfen. Aus der Konkursmasse gingen mehrere turkmenische Kleinreiche hervor, darunter auch das der Kai, die zum Nomadenvolk der Oghusen gehörten. Sie ließen sich im fruchtbaren Tal der westanatolischen Stadt Kischehir nieder und wurden sesshaft. Weil aber nur ein Teil der ehemaligen Hirten künftig Landwirtschaft betreiben konnte, entschieden sich andere, das gelernte Kriegshandwerk zu lukrativen Überfällen zu nutzen. Und genau hier liegen auch die Ursprünge der Osmanen, selbst wenn Einzelheiten im Dunkel der Geschichte verschwinden. Dynastiegründer Osman I., der um 1280 das Erbe seines Vaters antrat, gehörte zur Zunft der Berufskrieger. Er muss eine charismatische Persönlichkeit gewesen sein, denn es gelang ihm, eine ständig wachsende Zahl von Gefolgsleuten zu rekrutieren, mit denen er auf Beutefang ging und sein Territorium nach und nach vergrößerte. Bei dieser Art von Eroberungspolitik spielte die islamische Idee des heiligen Krieges eine maßgebliche Rolle. Gleichwohl griffen die Osmanen auch muslimische Gebiete an, wenn die nur reiche Beute versprachen. Fest steht, dass es Osman gelungen ist, aus dem früheren Nomadenstamm der Kai ein kleines Staatswesen zu formen. Bis zu seinem Tod 1326 konnte er sein Herrschaftsgebiet, das anfangs nur die Größe von rund 1500 Quadratkilometern gehabt hatte, um ein Zehnfaches ausdehnen. Sein Sohn und Nachfolger Orhan setzte die väterliche Expansionspolitik erfolgreich fort. Noch im Jahr seiner Machtübernahme eroberte er die bedeutende Stadt Bursa und machte sie zu seiner neuen Residenz. Der berühmte arabische Reisende Ibn Battuta beschrieb Bursa als schöne und volkreiche Stadt mit schönen Bazaren und weiten Straßen. Auch zu Orhan, der es sich nicht nehmen ließ, den illustren Gast persönlich zu empfangen, fand Ibn Battuta lobende Worte, beschrieb ihn als größten der turkmenischen Könige und der reichste an Geld, Land und Streitkräfte. Inzwischen hatten sich die militärischen Erfolge der Osmanen bis nach Konstantinopel herumgesprochen. Und so geschah es, dass Orhan 1341 einen Hilferuf vom Bosporus erhielt. Auslöser war der vorzeitige Tod des byzantinischen Kaisers, der als Erben nur einen unmündigen Sohn hinterlassen hatte. Um die Regierungskontinuität dennoch zu gewährleisten, hatte sich der mächtige Kanzler Johannes Kantakouzenos selbst zum Regenten ausrufen lassen und damit einen blutigen Bürgerkrieg ausgelöst. Die verwitwete Kaiserin und Mutter des Thronerben war mit der Usurpation nämlich ganz und gar nicht einverstanden. Dass nun ausgerechnet Muslime dem Christen Kantakouzenos zur Hilfe eilen sollten, sahen beide Seiten ganz pragmatisch. Orhan zögerte jedenfalls nicht lange, zumal Kantakouzenos ihm als Gegenleistung die Hand seiner Tochter Theodora angeboten hatte. Die Vorstellung, Schwiegersohn des byzantinischen Kaisers zu werden, war auch höchst verlockend. Der christliche Glaube seiner künftigen Ehefrau stellte jedenfalls keinen Hinderungsgrund dar. Schließlich lebte in Anatolien neben den Turkmenen ein Völkergemisch aus Griechen, Armeniern und Galatern. Da kannte man keine Berührungsängste, auch nicht in religiöser Hinsicht. Es kamen nicht nur zahlreiche Mischehen zustande, auch in der Verwaltung dominierten die Griechen und Orhans Harem war ebenfalls von Byzantinerinnen geprägt. Die christlich-muslimische Zusammenarbeit zahlte sich für beide Partner aus. Zumindest so lange, bis der Thronerbe Johannes V. 1353 volljährig wurde und seine Rechte geltend machte. Mit der Entmachtung von Kantakouzenos zerbrach das freundschaftliche Verhältnis zu Byzanz. Doch Orhan war nicht allzu traurig, Das jahrelange erfolgreiche Engagement der osmanischen Hilfstruppe im Dienst Konstantinopels hatte seinen Ehrgeiz geweckt und den Wunsch nach einer Expansion in den Südosten Europas beflügelt. Siegreiche Scharmützel gegen die Serben hatten bewiesen, dass das durchaus zu schaffen war. Orhan selbst konnte sich diesen Traum aber nicht mehr erfüllen. Doch seinem Sohn Murat, der ihn 1360 beerbte, gelang es nur ein Jahr später, in Thrakien Fuß zu fassen und die byzantinische Stadt Adrianopel zu erobern, die er zu seiner neuen europäischen Residenz machte. Von dort aus wagte er sich auf den Balkan bis nach Serbien vor. Doch vor nicht allzu langer Zeit hatten die Serben den südlichen Balkan beherrscht. Doch die Einigkeit war nur von kurzer Dauer gewesen und einem Flickenteppich rivalisierender Fürstentümer gewichen. Dass ihre christlichen Herrscher selbst bei der Bedrohung durch die muslimischen Osmanen nicht an einem Strang zogen, zeigte sich exemplarisch bei der Schlacht auf dem Amselfeld 1389. Trotz zahlenmäßiger Überlegenheit des serbischen Heeres und seiner Verbündeten mussten sie eine empfindliche Niederlage einstecken, die Serbien nun zu einem Vasallenstaat des Osmanischen Reiches degradierte. Schlacht bei Ankara 1402. Am Abgrund. An einem einzigen Tag besiegt der feindliche Heerführer Timur die osmanischen Truppen und nimmt den Sultan als Trophäe gefangen. Der Mongole könnte das Ende des Osmanischen Reiches besiegeln. Von Michael Feldhoff. Es ist noch früher, als der osmanische Sultan Bayezid I. im Jahr 1402 seine Truppen im westanatolischen Bursa zusammenzieht, das südlich von Konstantinopel liegt. Der Sultan, der sich selbstbewusst den Beinamen Yildirim, Blitz, verpasst hat, will die Mongolen vertreiben, die plündernd durch sein Reich ziehen. Doch die feindlichen Truppen weichen seinem Heer aus und ziehen sich in die kargen zentralanatolischen Hochebenen zurück. Unablässig verfolgt Bayezid mit zehntausenden Soldaten die Truppen des Heerführers Timur. Unzählige verdursten auf der hunderte Kilometer langen Jagd. Alle anderen erreichen ausgemergelt die Hochebene nahe Angora, heute Ankara. Dort sind alle Brunnen von den Mongolen trockengelegt worden. Am 20. Juli 1402, einem heißen Sommertag, stehen sich die beiden größten Heerführer ihrer Zeit endlich gegenüber. Erst jetzt erkennt der Sultan, wie überlegen ihm die Mongolen sind. Während Bayezid auf seine Janitscharen-Infanterie setzt, Kriegssklaven aus christlichen Familien, kommandiert Timur bewegliche Kavallerie aus Mongolen und anderen Reitervölkern. Immerhin kämpfen an der Seite des Sultans neben turkmenischen Reitern auch noch tausende in schwarzes Eisen gekleidete Ritter des serbischen Vasallenfürsten Stefan Lavarevic. Vor allem diese Einheit sorgt dafür, dass die Schlacht lange unentschieden bleibt, bis Timur indische Elefanten auf die Osmanen loslässt. Verloren ist alles, als Bayezids turkmenische Krieger zum Feind überlaufen und die Serben fliehen. Am Ende des Tages ist der Nimbus der unbesiegbaren osmanischen Armee zerbrochen. Die gewaltige Niederlage bedroht nun die Existenz des Reiches. Auf den Sultan, der gefangen genommen wird, wartet ein furchtbares Schicksal. Knapp anderthalb Jahrzehnte zuvor, 1389, starb Bayezids Vater in der Schlacht auf dem Amselfeld gegen die Serben. Noch vor Ort wurde sein Sohn zum Nachfolger erhoben. Und als erstes ließ dieser Bayezid seinen Bruder ermorden, womit die Tradition des Brudermordes begründet wurde, die von den Sultanen bis weit ins 17. Jahrhundert fortgeführt werden wird. Wie ein Blitz unterwarf der junge Sultan Bulgarien, Serbien und Teile Griechenlands sowie das östliche Anatolien bis zum Zweistromland. So verdoppelte er binnen weniger Jahre das vom Vater ererbte Reich. Zudem überzeugte Bayezid Venedig, das kränkelnde byzantinische Reich nicht länger mit Getreide zu versorgen. Dies erlaubte ihm, die christliche Stadt für 7 Jahre zu Wasser und zu Lande einzuschließen. Aber dann musste Bayezid die Belagerung abbrechen, obwohl Konstantinopel schon fast aufgegeben hätte. Denn von Osten her drang ein muslimischer Widersacher mit seinen Reiterhorden ins Osmanische Reich ein. Timur ging besonders brutal vor und ließ grausige Schädelpyramiden errichten, Vor allem gefährdete dieser Feind jedoch die Macht der Osmanen in Zentralanatolien. Die dortigen Fürstentümer, einst nach langen Kämpfen ins Osmanische Reich eingegliedert, hatten ihren Wunsch nach Unabhängigkeit nie aufgegeben. Timur entstammte einem Mongolenstamm, der im 13. Jahrhundert ins heutige Turkmenistan eingewandert war und sich als Erbe von Chinggis Khan sah. Sein rechtes Bein ist gelähmt, weshalb er den Namenszusatz Lenk, der Lahme, trägt. Längst hatte er die turkmenischen Stammesfürsten in Zentralasien unterworfen und Persien, Mesopotamien sowie Teile Syriens erobert und Delhi geplündert. Sein nächstes Ziel sollte China sein. Doch dann, im Jahr 1400, brach der gefürchtete Mongolenfürst plötzlich nach Westen auf, um den osmanischen Sultan in die Schranken zu weisen. Denn Bayezids Truppen hatten versucht, eine Handvoll Städte im Norden des Irak zu erobern. Nach der siegreichen Schlacht bei Ankara im Sommer 1402 rückt Timur nicht weiter nach Westen vor. Dabei hätte er ohne große Gefahr das Osmanische Reich vollends zerschlagen können. Stattdessen wendet sich der Mongole wieder nach Osten. So kann sich das Osmanische Reich allmählich wieder von der Niederlage erholen. Für Bayezid I. gibt es jedoch keine Rettung. Timur nimmt den Sultan auf seinem Weg für jeden sichtbar als Siegestrophäe mit. Es heißt, Timur habe ihn an einer Kette geführt und als eine Art Schemel genutzt, um sein Pferd zu besteigen. Bis zu seinem Tod 1403, wohl durch Selbstmord, wird Bayezid in einem eisernen Käfig gefangen gehalten. Sein trauriges Käfigleben wird später in Literatur und Musik verewigt werden, etwa in Händels Oper Tamerlano. 2 Jahre nach dem Tod des Sultans endet auch das Leben seines Widersachers. Timur stirbt 1405 auf einem Feldzug gegen China, aber nicht auf dem Schlachtfeld, sondern nach einem mehrtägigen Saufgelage. Konstantinopel 1453, Kampf um den goldenen Apfel. Die Kaiserstadt hat schon viele Belagerungen erlebt, doch das osmanische Heer gleicht einer Bestie mit 80.000 Köpfen. Und zum ersten Mal in der Geschichte lassen gigantische Geschütze die Mauern erzittern. Von Hauke Friedrichs. Ein warmer Frühlingstag geht am Bosporus zu Ende. Vor den Mauern Konstantinopels rufen die Muezzine die Muslime im osmanischen Heerlager zum Gebet. Die Türken schieben die Geschütze näher an die Wälle, tragen Sturmleitern heran und dem goldenen Horn machen sich 80 Kriegsschiffe des Sultans für den Angriff auf den Hafen bereit. In der Stadt ziehen die bedrängten Einwohner sich in die Kirchen zur Fürbitte zurück, zünden Kerzen an und flehen um göttlichen Beistand. Auch Kaiser Konstantin nimmt an einer Messe teil, wirft sich auf den Boden, fleht um die Vergebung der Sünden. An diesem 28. Mai 1453 wird sich das Schicksal Konstantinopels entscheiden. Bereits seit 53 Tagen belagern die Osmanen die Metropole. Mehrfach haben die Soldaten Sultan Mehmeds II. Schon versucht, die Stadt zu stürmen. Kurz nach Mitternacht schrillen Pfeifen im osmanischen Lager. Kamelhauttrommeln dröhnen, Becken schmettern und dann setzt das Kriegsgeschrei der osmanischen Soldaten ein. Mehmed II. Hat genug vom Warten. Er befiehlt seinen Truppen die entscheidende Attacke auf die Stadt. Dem ersten seiner Männer, der die Mauern überwindet, verspricht er eine üppige Belohnung und Konstantinopel gibt er 3 Tage zum Plündern frei. Seine Soldaten sind aufgeputscht und gierig nach Beute. Sie rücken in breiter Front auf die Verteidigungsanlagen zu. Der härteste Angriff soll sich gegen den mittleren Abschnitt richten, der zwischen 2 wichtigen Toren liegt. Dort haben die Geschosse aus den schweren türkischen Kanonen gewaltige Breschen in die Mauer gerissen. In der Stadt läuten die Kirchenglocken, um die Verteidiger zu alarmieren. Die Verteidiger sehen, dass die Osmanen den mit Schutt gefüllten Graben überqueren. Leicht bewaffnete Soldaten und ausländische Hilfstruppen lässt Mehmed II. Als Erster angreifen. In der Bresche stemmen sich die Verteidiger dem Ansturm entgegen. Sie haben Barrikaden errichtet, um die Lücken zu schließen. Ihr Anführer Giovanni Giustiniani hat so manches Gefecht überstanden und gilt als Meister der Improvisation. Immer wenn die Osmanen einen neuen Plan ausgeheckt haben, findet er darauf eine Antwort. An diesem Tag hatte er seine besten Kämpfer vor den verschlossenen Toren der inneren Mauer aufgestellt. Für sie gibt es keine Möglichkeit zur Flucht. Vor ihnen sind die Osmanen, hinter ihnen kalter Stein und hartes Holz. Und so kämpfen die stark gepanzerten und schwer bewaffneten Verteidiger mit großer Entschlossenheit. Die erste Welle der Angreifer hat keine Chance, in die Stadt vorzustoßen. Aber sie beschäftigt die Verteidiger 2 Stunden lang, macht sie müde. Dann rücken schwer bewaffnete und stark gepanzerte Infanteristen aus Anatolien vor. Sie legen Sturmleitern an die Mauern, sie drängen auf die Barrikaden zu. Byzantinische Bogenschützen und Kanoniere töten zahlreiche Feinde. »Wir warfen todbringende Steine auf sie hinab«, berichtet Erzbischof Leonhard, »und schossen Pfeile in ihre Reihen. Dennoch stoßen die Angreifer weiter vor. 300 von ihnen brechen durch, attackieren die Verteidiger auf einer Erdplattform. Griechische und italienische Kämpfer Kaiser Konstantins wehren sie ab. Die Verluste auf beiden Seiten sind hoch. Mehmed II., 21 Jahre alt, stürmt vor und feuert seine Männer an. Hören tun ihn wohl die wenigsten, denn um die Kämpfenden herum ist der Gefechtslärm infernalisch. Kesselpauken dröhnen, die Kirchenglocken läuten, Männer schreien, Schwerter klirren aufeinander, Kanonen und Hakenbüchsen dröhnen, Sterbende stöhnen. Die Christen halten auch überraschend der zweiten Welle stand. Eine Stunde vor Sonnenaufgang trifft dann eine Kugel aus der großen Kanone die Barrikade. Nun bricht ein breites Stück heraus. Mit der letzten Kraft der Verzweiflung gehen die Männer Kaiser Konstantins ein weiteres Mal vor, achten nicht auf ihre Wunden, ignorieren die bleierne Müdigkeit, sie schlagen die Anatolier zurück. Um 5.30 Uhr, die Verteidiger kämpfen seit mehr als 4 Stunden, kommt es zu einer kurzen Pause. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Osmanen formieren sich neu. Mehmed II. Schickt nun seine Janitscharen vor, die Elitetruppe, dazu seine besten Krieger, die Veteranen aus seiner Leibgarde und gepanzerte Bogenschützen. Oft schon standen in den vergangenen Jahrhunderten fremde Heere vor den Stadttoren. Konstantinopel, der goldene Apfel, weckte Begierden bei vielen Gegnern, doch alle sind beim Sturm auf die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches gescheitert. Bis auf ein Heer christlicher Reiter beim 4. Kreuzzug. Von 2 Seiten umgibt Wasser die Metropole am Bosporus. Die andere Seite dieses Dreiecks schützen abertausende Steine, verbaut in 3 hintereinander gestaffelte Mauern, die mit Türmen versehen sind. Vor dem ersten Wall verläuft ein mächtiger Graben. 1000 Jahre alt sind die ältesten Festungsteile, die zur legendären theodosianischen Landmauer gehören. Die Osmanen nennen sie Knochen im Hals Alas. Aber diesen Störkörper will Mehmed II. Nun endlich für alle Zeit beseitigen. Konstantinopel, das Herz des orthodoxen Christentums, soll islamisch werden, das grüne Banner des Propheten über dem goldenen Horn wehen. Seit dem 6. April 1453 ließ der Herrscher die Stadt aus 69 Geschützen beschießen. »Sie pulverisierten die Mauer damit«, schrieb Erzbischof Leonhard entsetzt. Das größte Geschütz des Sultans, die königliche Kanone, ein Werk des ungarischen Stückgießers Orban, feuerte Geschosse ab, die über 500 Kilogramm schwer waren. Nach einer Woche Beschuss lag ein Teil der äußeren Mauern in Trümmern und 2 große Türme waren zerstört. Augenzeugen berichteten von einem fürchterlichen Brüllen der Kanonen, von einem Beben der Erde. Sehnsüchtig warteten die Byzantiner auf Hilfe aus dem christlichen Europa. Sie hatten Papst Nikolaus um die mächtigen Stadtstaaten Genua sowie Venedig um Hilfe gebeten. Doch die italienischen Handelsmetropolen trieben Handel mit dem Sultan und wollten Mehmed II. Nicht verärgern. Der Heilige Vater in Rom wollte den Fall der Stadt verhindern. Er mietete eine Flotte an, bemannte sie mit Söldnern und schickte sie nach Konstantinopel. Schlechte Winde aber hielten sie auf. Erst am 20. April erreichte das Geschwader des Papstes den Hafen. Viele Einwohner schöpften neue Hoffnung. Doch die gute Stimmung in Konstantinopel hielt nicht lange an. Am 48. Tag der Belagerung tauchte ein schlechtes Omen am Nachthimmel auf. Die Einwohner sahen am 24. Mai statt des erwarteten Vollmonds einen Halbmond, das Zeichen des Islam. Am nächsten Tag unternahmen die Christen eine Prozession, um die Jungfrau Maria um Hilfe zu bitten, aber ein heiliges Bild stürzte dabei um und fiel in den Straßendreck. Ein weiteres übles Vorzeichen. Und 4 Tage später ist es soweit. Am frühen Morgen des 29. Mai stoßen die Janitscharen vor. Eine weitere Stunde lang wehren die Verteidiger sich erfolgreich, aber dann drängen türkische Soldaten durch eine Ausfallpforte in die Stadt hinein. Giustiniani wird so schwer verwundet, dass seine Leibwache ihn zum Hafen auf eine Galeere bringt. Danach fliehen die meisten Genueser, die zuvor tapfer für Konstantin gekämpft haben. Nun stoßen die Janitscharen an immer mehr Stellen in die Stadt hinein. Die türkischen Soldaten plündern, vergewaltigen, morden. Dann zieht Mehmet feierlich in die Metropole ein. In der Hagia Sophia betet er, dankt Allah. Die Kirche lässt er in eine Moschee umwandeln. Konstantinopel soll die Hauptstadt seines Osmanischen Reiches werden. Mehmet legt Istanbul als Namen fest. Der Sultan nennt sich nun Fatih, der Eroberer. Zweites Kapitel: Imperium. Der Schatten Alas. Süleyman der Prächtige. Unter diesem Sultan erreicht das Osmanische Reich seine größte Stärke. Der grausame Machtmensch geht auch als Gesetzgeber und Feingeist in die Geschichte ein. Von Michael Schobhaus. Die Luft ist stickig im Zelt unter dem Lindenbaum. Es riecht nach Tod. Draußen dämmert der Morgen des 6. September 1566, während sich der Greis auf seinem Lager in den Tod röchelt. Sultan Süleyman ist schon lange krank. Er kann sich wegen seiner Gicht kaum mehr im Sattel halten. Aber dann rafft ihn auf seinem letzten Feldzug gegen die Christen die Ruhe dahin, als seine Soldaten gerade die ungarische Burg Sigetva stürmen wollen. Süleyman I. ist tot und darf doch nicht sterben, nicht jetzt. Seine Ärzte werden ermordet, damit sie nichts verraten können. Dann wird die Leiche des rund 70-Jährigen ausgeweidet und Herz, Leber und Magen in einem goldenen Gefäß nahe seinem Zelt vergraben. Es gilt, eine Heeresrevolte zu verhindern. Der Nachfolger des Sultans ist für den Sold zuständig. Aber es gibt noch keinen. Deshalb wird Süleymans Tod 48 Tage lang verschwiegen. Die Reste seines Körpers werden einbalsamiert und heimlich nach Konstantinopel gebracht. Tage später nehmen seine Truppen Sigetva ein. Sie spießen den Kopf des feindlichen Anführers auf einen Speer, sie saufen, plündern, vergewaltigen. Doch als der Tod des Sultans durchsickert und der Winter kommt, kehrt das Heer nach Konstantinopel zurück. 100.000 Kämpfer sind ausgezogen, nur 60.000 haben überlebt. Wäre Süleyman nicht gestorben, hätten sie wohl trotzdem mit dem Marsch nach Wien begonnen. Schon einmal hat der Sultan vor Wien gestanden. Als junger Mann will er 1529 die Christen bezwingen und beweisen, wie groß die Macht seines Gottes ist. Er selbst bezeichnet sich seit seinem Sieg bei Mohacs 1526 als Schatten Alas. Damals hat er die Ungarn geschlagen und sich das Land mit den Habsburgern geteilt. Jetzt will er Wien erobern. Im Frühjahr bricht er in Konstantinopel auf. Sein Heer wächst auf dem Weg durch Südeuropa auf 120.000 Krieger an. 20.000 Sturmreiter schickt Süleyman voraus. Sie sollen Vorräte beschaffen, sie rauben und morden, führen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Nach 6 Monaten hat Süleyman Wien erreicht. Sein Großwesir Ibrahim Pascha lässt einen Tunnel graben, doch von der anderen Seite buddeln sich ihnen Tiroler Bergleute entgegen. Sie kämpfen unter der Erde mit bloßen Händen gegen die Eindringlinge und können sie erfolgreich zurückdrängen. Süleyman lässt Fässer mit Sprengstoff heranschleppen, um eine Bresche in das Kärntner Tor zu schlagen und es danach sturmreif zu schießen. Doch der Schutt fällt nach außen und versperrt den Osmanen den Weg. Sie sprengen, sie schießen, sie graben, dann gibt der Sultan das Zeichen zum Rückzug. Gott hat gesiegt, heißt es in Wien. Er hat Ala in die Flucht getrieben. Die Osmanen feiern trotz ihrer 40.000 Toten die Belagerung als ihren eigenen Triumph. Ich kehre bloß wegen des Winters um, soll der Sultan gesagt haben. Als Süleyman 9 Jahre zuvor den Thron bestieg, glaubte keiner, dass er eines Tages der größte Feldherr des Osmanischen Reiches wird. Sein Vater Selim stirbt 1520 ganz plötzlich, aber er hat Jahre vorher auf brutale Weise dafür gesorgt, dass nur Süleyman sein Erbe antreten kann. Er ließ dessen Brüder Murad, Mahmud und Abdullah hinrichten und verzichtete auf jeden weiteren Umgang mit Frauen. Ein Teppich hat genug Platz für 2 Muslime, sagte er, aber die Welt nicht genug Platz für 2 Herrscher. Der junge Süleyman wird zunächst Goldschmied, weil es am Hof Sitte ist, ein Handwerk zu erlernen. Er schreibt über 3500 Gedichte, liest poetische Bücher und gibt sich im Harem dem Vergnügen hin. Er spricht Osmanisch, Arabisch und Persisch. Er freundet sich mit dem berühmten Architekten Yusuf Sinan an, den er glanzvolle Paläste und Moscheen, wie die nach ihm benannte Istanbuler Süleymaniye, errichten lässt. Und auch die kunstvollen Brücken eines Aquädukts, das die Stadt noch im 20. Jahrhundert mit Wasser versorgen wird. Die Bauten begründen des Sultans Beinamen der Prächtige. Dann begegnet er Roxelane. Sie ist eine Sklavin aus Polen, heißt eigentlich Alexandra Lisowska. Im Harem seines Serais berauscht sich Süleyman trotz seines strengen Glaubens am Wein. Zwerge, Narren und Gaukler tanzen vor ihm, bis er einen von ihnen mit dem Pfeil tötet. Ihn aber trifft bei einem seiner Gelage die große Anmut von Roxelane. Sie ist nicht sehr schön, aber den Sultan faszinieren ihre Klugheit, Leidenschaft und Scharfsinn. Bald wird sie seine Hauptfrau, später sogar Kaiserin. Sie ist die erste Sklavin im Reich, die erst ihre Freiheit erhält und danach einen Sultan heiraten darf. Anders als sonst üblich bleibt Roxelane mit ihrem ersten Sohn am Hof, wo sie als Beraterin Süleymans jederzeit dessen Gehör findet. Weitere Kinder werden geboren. Roxelane tut alles, um deren Stellung wie auch ihre eigene zu sichern. Sie räumt ihren Stiefsohn und viele Gegenspieler, darunter auch den Großwesir Ifrahim Pascha, aus dem Weg. Mit Süleyman beugt sie sich über die Landkarten, wenn er einen seiner 13 Feldzüge plant, in denen er sein Reich in 46 Jahren von Algerien bis in den Sudan und von Belgrad bis zum Iran ausweitet. Roxelane tanzt auch gern mal ein paar Herrschern auf der Nase herum. Sie droht Polens König Sigismund, seine Grenzen zu überschreiten, und warnt Süleyman, dem französischen König Franz I. zu sehr zu trauen, als es um ein Bündnis gegen Habsburg geht. Mit ihr, die im Volk trotz ihrer karitativen Stiftungen als Hexe gilt, beginnt die politische Teilhabe führender Haremsfrauen im Osmanischen Reich. Ihr Gatte indessen agiert nicht nur als brutaler Eroberer und als Mäzen. Er reformiert auch die Verwaltung, ergänzt die Scharia und fügt eine weltliche Rechtsprechung hinzu. Die Steuer wird neu geregelt, das Recht auf Boden, Besitztum und Gewohnheit, was ihm den Beinamen Kanuni für Gesetzgeber einbringt. Im US-Kapitol wird er heute mit einem Relief unter die großen Gesetzgeber der Geschichte gezählt. Roxelane stirbt vor dem Sultan. Sie erlebt nicht mehr, wie der gemeinsame Sohn Selim II. Das vom Vater ererbte Amt beschädigt. Man nennt ihn bald Selim der Trunkene, weil er ständig zur Flasche greift und sich im Harem vergnügt. Die Menschen machen sich heimlich lustig über ihn. Er kann nicht in den Krieg ziehen, heißt es, er würde ja vom Pferd fallen. Sein Vater Süleyman aber geht als der große Herrscher des Osmanischen Reiches in die Geschichte ein. Er wird bis heute in der Türkei verehrt, fast jedes Kind kennt die Geschichte vom goldenen Gefäß. Vor 6 Jahren wurden in Şigedvar an einem Weinberg die Mauerreste eines Mausoleums gefunden. Man glaubt, dass dort sein Herz lag. Schrecken ihrer Feinde. Die Armee der Osmanen. Dass sich die Türken in kurzer Zeit ein riesiges Vielvölkerreich unterwerfen, verdanken sie der Schlagkraft ihrer Heere, deren Stärke die Völker erzittern lässt. Von Franz Metzger. Soldaten kommen! Dieser Schreckensruf zieht sich durch die ganze Geschichte. Es gilt so oder so, alles Wertvolle in Sicherheit zu bringen, und ganz oben auf der Liste stehen die Mädchen und jungen Frauen des Dorfes. In den christlichen Gebieten des Balkans, die unter osmanische Herrschaft gefallen waren, sind es jedoch die Knaben zwischen 7 und 14 Jahren, die von ihren Eltern verzweifelt versteckt werden. Nicht, dass es viel nützen würde. Der Offizier der Einheit lässt sich vom Dorfpfarrer das Taufbuch vorlegen und wehe der Familie, die ihre dort aufgeführten Sprösslinge nicht vorstellt. Dann bleibt nur noch die Hoffnung, dass das Kontingent von jedem 40. Buben erfüllt ist, ehe der eigene Sohn an der Reihe ist. Die Abgleichung mit dem Taufregister ist wichtig, lautet der Auftrag an die Truppe doch, auf ihrer Knabenlese nur christliche Jungen einzusammeln. Ihr weiteres Schicksal ist damit festgelegt. Sie würden in einem Internat des Bektaschi-Derwisch-Ordens nicht nur körperlich trainieren und in türkischer Lebensweise eingewiesen, sie würden auch zu überzeugten, ja fanatischen Muslimen umerzogen werden. Zu dieser Gehirnwäsche gehörte die Gewissheit, dass jedem Menschen Tag und Ort seines Todes vorbestimmt seien und dass danach auf den Glaubenskrieger alle Freuden des Paradieses warten. Diese Todesverachtung geht logischerweise mit Erbarmungslosigkeit gegenüber dem Feind einher, zumal einem Ungläubigen. So auf den Kampf programmiert, beginnen die ehemaligen Christenkinder ihre militärische Ausbildung, die sie mit etwa 25 Jahren zu Angehörigen eines Janitscharenregiments macht. Hier leben sie ohne Frau und Familie weiterhin als verschworene Gemeinschaft, die dem Sultan auf Gedeih und Verderb unterworfen ist. Sie bekommen zunächst keinen Sold, nur Ausrüstung und Quartier und Verpflegung. Das spiegelt sich auch im Namen der Truppe wider. Janitschar bedeutet Kochstelle der neuen Truppe. Und auch die Feldzeichen beziehen sich auf die Zubereitung der gemeinsamen Mahlzeit in einem großen Kessel. Wird der von den Soldaten umgestürzt, bedeutet das offene Rebellion. Der Sultan hat allen Grund, sich vor einem Suppentopf zu fürchten. Ins militärische Leben gerufen wurde die neue Truppe im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts. Kernstück der osmanischen Armee waren bis dahin die Sipahi, schwer bewaffnete Reiterkrieger, denen ähnlich den Rittern des Mittelalters Land als Lehen zugeteilt war. Fußtruppen kamen aus den unterworfenen Völkerschaften oder waren als Söldner angeworben. Die rasche Expansion des Osmanenreiches erforderte aber bald Aufrüstung. Benötigt wurde vor allem eine durchtrainierte, verlässliche Infanterie. Dazu griffen die Sultane die im arabisch-islamischen Einflussbereich verbreitete Praxis der Militärsklaven auf. Hier für Nachschub von Kindesbeinen an zu sorgen, wurde Teil des Tributs unterworfener Völker. Die Knaben wurden aus ihren familiären und kulturellen Banden gerissen. An deren Stelle traten die Truppe. Der Islam, das Sultansreich. Die Janitscharen spielten dann auch eine entscheidende Rolle bei den großen Schlachten zwischen Osmanen und Christen, die alle nach demselben Drehbuch verliefen. Die Türken legten mit der Sultanschanze ein befestigtes Feldlager an und warteten auf den Ansturm der siegessicheren Ritterheere der Christen. Die schwer gepanzerten Reiter durchbrachen mit ihrer Wucht dann auch zumeist die Reihen der Sipahis. Doch dann standen sie den Janitscharen gegenüber, die sie mit einem tödlichen Pfeilhagel empfingen, bald auch schon mit Salven aus Feuerwaffen. Die Osmanen waren Pioniere in der Nutzung der neuen Kriegstechnik. War der Ansturm der Feinde erst einmal gebrochen, richteten Lanze, Streitaxt und Kriegskolben der Janitscharen ein erbarmungsloses Blutbad an. Begleitet wurde all dies von lautstarker Janitscharenmusik, deren dumpfen Trommelrhythmus das Abendland bis vor die Tore Wiens zu fürchten lernte. Der Expansionsdrang der Osmanen richtete sich aber nicht nur gegen die Ungläubigen, sondern auch gegen ihre islamischen Nachbarn. Persien konnte sich gerade noch gegen die Angreifer behaupten. Das Reich der Mamluken in Ägypten wurde jedoch 1517 überrannt und dem Sultan am Bosporus unterworfen. Die Geschichte des Mamlukenreichs musste allerdings auch eine Warnung an den Herrscher aller Gläubigen sein. Die Mamluken waren ursprünglich ebenfalls Kriegssklaven und hatten sich 1250 zu Herren Ägyptens aufgeschwungen. Drohte eine ähnliche Gefahr von den Janitscharen? Die Sultane beriefen aus ihren Reihen nicht nur die höheren Militärbefehlshaber, auch andere Staatsmänner bis hinauf zum Großwesir wurden aus den Reihen ehemaliger Janitscharen besetzt. Noch im 16. Jahrhundert war die Ehelosigkeit der Janitscharen aufgehoben worden, mit der Folge, dass Söhne schließlich die Position ihrer Väter erben konnten. Im 17. Jahrhundert waren die höchsten Würdenträger des Reichs nahezu durchgehend nicht türkischer Abstammung. Die türkischen Untertanen sahen dies mit wachsendem Ressentiment, während gleichzeitig muslimische Eltern ihre Knaben nicht beschnitten, um ihnen eine Karriere über die Janitscharenkorps offen zu halten. Die Zahl der Freiwilligen war schließlich so groß, dass 1683 die Knabenlese aufgegeben werden konnte. Auf ihrem Höhepunkt hatten die Janitscharen eine Truppenstärke von 200.000 Mann. Trotz ihres Einflusses konnten die Elitesoldaten ihren Niedergang nicht aufhalten. Vielmehr trugen sie massiv dazu bei. Sie verweigerten sich den Fortschritten der Militärtechnik zu öffnen und erpressten von den Sultanen immer neue Zugeständnisse. Schließlich mischten sie sich offen in die Politik ein, bis hin zur Ermordung reformwilliger Herrscher. Als die Truppe 1826 auf einen weiteren Reformversuch mit einer Rebellion reagierte, hatte Mahmud II. So viel Rückhalt bei den anderen Truppenteilen, dass er die Revolte brutal niederschlagen und die Truppe auflösen konnte. Als wohltätiges Ereignis ging dieses Blutbad in die Geschichte ein. Der Harem. Blicke in eine verborgene Welt. Schönheit und Dekadenz sind oft Schwestern. Für den Sultan ist sein Harem ein Ort der Vergnügungen. Doch in den Räumen wohnen auch Angst, Intrigen und zuweilen Wahnsinn. Von Katharina Meyer. Aus vier Höfen besteht der Topkapi-Palast, der opulente Sitz der osmanischen Sultane am Goldenen Horn in Istanbul. Nur der erste Hof ist frei zugänglich, den zweiten dürfen ausschließlich politische Würdenträger und ausländische Gesandte aufsuchen. Der vierte birgt Gärten für die Bewohner des dritten Hofes, des Harems. Dieser ist der Wohnbereich des Sultans, ein verschlossener Ort, den kaum jemand betreten oder verlassen darf. Trotzdem dringen Geschichten über die Pracht dieses geheimen Hofes nach außen und über die Frauen, die dort leben. Im Europa des 18. Jahrhunderts wird der Harem zum Inbegriff des Exotischen, Verbotenen und Dekadenten. Gerüchte über lüsterne Frauen, die sich dem Sex, dem Opium und dem Müßiggang hingeben, machen die Runde. Stimmen von Zeitgenossen, die den imperialen Harem mit einem Kloster vergleichen, verhallen wahrscheinlich ungehört. Dabei ist die Analogie gar nicht so unangebracht. Im imperialen Frauenharem herrschen strenge Disziplin und eine durchstrukturierte Hierarchie, angeführt von der Mutter des Sultans. Jede Sklavin, die sie für den Harem auswählt, durchläuft eine rigorose Ausbildung. Als Dienerin, Verwalterin, Schreiberin, Kaffeekocherin oder in einer anderen der zahlreichen Aufgaben, die es in diesem Mikrokosmos zu erfüllen gibt. Erst nach Erreichung eines gewissen Reifegrads kann eine Haremsfrau auch Konkubine werden. Über die Reglementierung der Sexualität ist selbst der Sultan nicht erhaben. Meistens jedenfalls. So lebt Süleyman I. im 16. Jahrhundert mit seiner Lieblingskonkubine Hurem, Roxelane, in einer monogamen Beziehung, die alle Gesetze des Harems bricht. Die polnischstämmige Hurem trägt als erste den Titel Haseki, Favoritin, und schafft einen neuen Rang im Harem, der sie auf eine Stufe mit den Sultanstöchtern stellt. Nur die oberste Haremsverwalterin hat einen ähnlichen Status inne. Der Rang einer Haremsfrau schlägt sich in Gewändern, Gemächern und Einkommen nieder. Jede dieser Sklavinnen aus fremden, zumeist christlichen Ländern hat die Möglichkeit aufzusteigen. Zur Konkubine, zur Haseki, zur Sultansmutter oder in ein angesehenes Haremsamt. Ein weiteres Mitglied dieser unfreiwilligen Elite ist der Kislar Agasi, der oberste der schwarzen Eunuchen, die den Frauenharem steuern. Er gehört außerdem dem Staatsrat an und ist Vermittler zwischen dem Harem und der Außenwelt. Dank der Nähe zum Sultan sind die Harems-Eunuchen oft einflussreicher als jeder andere Staatsdiener, den Großwesir eingeschlossen. Ihre Machtposition bezahlten die Eunuchen mit einer höchst gefährlichen Prozedur, bei der Hodensack und manchmal sogar Penis entfernt wurden. Vollständige erwachsene Männer dürfen den dritten Hof des Topkapi-Palasts nämlich nicht betreten. Doch im sogenannten Männerharem werden junge Knaben von den weißen Eunuchen für hohe politische und militärische Ämter ausgebildet. Der Harem ist auch ein Bildungsinstitut. Ehemalige Bewohnerinnen sind begehrte Ehefrauen. Das machen sich die Favoritinnen und Sultansmütter zunutze, um ihren Einfluss am Hof und darüber hinaus auszubauen. Eine Meisterin darin ist Kösem, die Macht hinter dem Thron dreier Sultane des 17. Jahrhunderts. Viele Haremsklavinnen lässt sie nach nur wenigen Jahren frei und verheiratet sie mit bedeutenden Staatsdienern. So schafft sie sich loyale Verbündete im ganzen Reich. Die hochrangigen Haremsfrauen müssen geschickte Netzwerkerinnen sein. Nur so können sie sicherstellen, dass ihre Söhne den Thron besteigen und am Leben bleiben. Bis ins 17. Jahrhundert hinein hat jeder Prinz denselben Anspruch auf den Thron. Um Erbfolgekriege zu vermeiden, legitimierte Mehmed II. Im 15. Jahrhundert den prinzlichen Brudermord. Über Generationen werden alle Thronanwärter bis auf einen ausgelöscht. Mehmed III., der letzte Brudermörder, lässt nach seiner Thronbesteigung 1595 nicht nur seine 19 Brüder erdrosseln, sondern auch alle schwangeren Konkubinen seines Vaters Murad III. Ertränken. In solch einem Umfeld sind junge Prinzen zeitlebens auf Schutz angewiesen. Und die größte und entschlossenste Beschützerin jedes Prinzen ist seine Mutter. Gleichzeitig ist sie seine Erzieherin, Ausbilderin und oft lebenslang die wichtigste Bezugsperson. Als Haseki knüpft sie ein Netzwerk aus Verbündeten und nutzt es für den Machtgewinn ihres Sohnes. Da verwundert es kaum, dass Murad III. Seiner Mutter Nurbanu einen offiziellen Titel verleiht. Valide Sultan, die höchste Wiege der Herrschaft. Nurbanus Aufstieg zur Valide 1574 markiert den Beginn des Jahrhunderts der Sultansmütter. Ist der Herrscher minderjährig oder schlicht nicht am Regieren interessiert, nimmt nicht selten die Valide Sultan die Zügel in die Hand. Ahmed I., der 1603 als 13-Jähriger von der Valide Sultan Safiye, seiner Großmutter, auf den Thron gesetzt wurde, weiß sich schließlich nicht anders zu helfen, als seine dominante Oma im Leanderturm einzusperren. Ahmed I. bricht auch mit der Brudermord-Tradition. Stattdessen wird im Topkapi-Palast der Cafés eingerichtet, zu Deutsch Käfig. Dort leben die Prinzen nun umgeben von Eunuchen und unfruchtbaren Konkubinen. Sie dürfen keinen Fuß hinaussetzen, außer ein neuer Sultan wird gebraucht. Manche Bewohner dieses goldenen Käfigs verlassen ihn erst in ihren 40ern oder 50ern. Schon der erste Insasse des Prinzenkäfigs, Mustafa I., gilt als geistig labil, als er in Nachfolge von Ahmed I. den Thron besteigt. Ein anderer Kafesbewohner, Ifrahim I., erhält den Beinamen Deli, der Verrückte. Er wird abgesetzt und die valide Sultan Kösem übernimmt 1648 die Regentschaft für ihren 6-jährigen Enkel Mehmed IV. In der sogenannten Ära der Weiberherrschaft, ca. 1520 bis 1650, betrieben die Sultansmütter groß angelegte Machtspiele, in denen der Sultan selbst nicht die wichtigste Figur war. Ihre gefährlichsten Rivalen waren die Hasekis, die Lieblingsfrauen, die darauf hinarbeiteten, die nächste Valide zu werden, und der Großwesir, der oberste Staatsdiener, dem eigentlich die Regierungsgeschäfte oblagen. Doch der Großwesir hatte einen entscheidenden Nachteil. Er lebte nicht im Harem und damit nicht im Herzen der Macht. Islam, auf der Suche nach Gott. Der Sultan ist groß und Allah noch größer. Islam und Koran prägen das Osmanische Reich. Gegenüber ihren christlichen und jüdischen Untertanen zeigen sich die Herrscher tolerant. Von Frauke Scholl. Sie drehen sich, bis sie ihn finden, Allah, den Großen. Die Männer in den weißen Gewändern wirbeln im Tanz, die Hände über den roten Filzhüten gen Himmel gestreckt. Zur Musik von Flöten und Trommeln geben sie sich der Trance hin, eine Suche nach Gott bis zur Ekstase, die tanzenden Derwische des Mevlevi-Ordens aus dem anatolischen Konya faszinieren. Die Hingabe an den Höchsten ist ein Symbol, das auch die Hausherren am goldenen Horn pflegen. weil es Allah dient und der eigenen Macht. Die osmanischen Sultane machen den Islam zur festen Säule ihres Reichs. Sie gebieten auch über Christen, Juden und andere Gläubige. Doch die muslimische Religion prägt das Leben im Imperium auf drei Kontinenten. Der Islam, arabisch für sich Gott ergeben, wird zum Taktgeber in Herrschaft, Familie, Recht, Alltag, wie es geschrieben steht. Ich habe für euch den Islam als Religion erwählt, heißt es in der 5. von 114 Suren des Koran, der schon vor den Osmanen mächtig ist. Auch die turkmenische Dynastie, die im 14. Jahrhundert militärisch und politisch aufsteigt und mehr als 600 Jahre bleibt, folgt der göttlichen Ansage. Sie glaubt an Allah und den Propheten Mohammed, der im 7. Jahrhundert zwischen Mekka und Medina die neue Weltreligion gründet und macht ihr Bekenntnis zur Staatsgrundlage, wie etwa durch die Scharia, das islamische Recht, das sich aus dem Koran speist. Weitgreifender als in den Reichen der Christen regeln die göttlichen Worte das Leben des Menschen. Den Osmanen gelingt es lange, auch ihre nichtmuslimischen Untertanen in das System einzubinden. Ihr Islam hat zwischen Strenge und Toleranz, Ekstase und Erlass viele Gesichter. Die Sultane fördern die Anhänger des Sufismus, deren Ordenshäuser, die Tekken, auch Anlaufstellen für Wanderprediger, Reisende und kulturellen Austausch sind. Das passt ins Konzept der Sultane, die muslimisch, aber nicht missionarisch sind. Für den strengen Islam stehen die Rechtsgelehrten, die neben Hof, Heer und Beamten die Reichselite unter dem Sultan bilden. Die Herrscher gründen fleißig Rechtsschulen, die Medresen, wo die mächtigen Glaubenswächter und Richter ausgebildet werden. Gelehrt und ausgelegt wird der sunnitische Islam, der im Glaubensstreit mit den Schiiten um die rechtmäßige Nachfolge des Propheten ringt. Während er zur Staatsreligion wird, sichern sich die sunnitischen Monarchen zunehmend Kontrolle, erlassen eigene Dekrete als Gesetzgeber und Allahs Schatten auf Erden. Auch dem Propheten wollen sie noch näher rücken. Der Rang des Kalifen, Nachfolger, des politisch-religiösen Führers wie einst Mohammed ist die Krone des Konzepts Macht mit Gottessuche. Die Personalunion bedeutet die Oberhoheit der islamischen Welt. Auch andere erheben Anspruch, die Osmanen setzen sich durch. Spätestens als sie 1517 die heiligen Städten Mekka und Medina erobern, greifen die Osmanen nach dem Kalifat als Hüter des Islam. Offiziell führen sie den Titel erst im 18. Jahrhundert, als ihr Reich schon zerfällt. Aber er wirkt schon vorher. Die Botschaft? Die Sultane sind groß, nur Allah ist größer. Den Zweiklang machen die Gebiete auch sichtbar in ihrem Reich. Vor allem in Istanbul, das Mehmet II. Zur muslimischen Kapitale formt. Nach der Eroberung 1453 wird nicht nur die Hagia Sophia zur Moschee umfunktioniert, überall entstehen Gotteshäuser, Paläste, Rechtsschulen, Minarette. Bauten der Macht, wie die des berühmten Baumeisters Sinan, der für Süleyman den Prächtigen wirkt, mit Gottes Hilfe und des Sultans Gnade. Bei aller Islampräsenz sind die Osmanen keine religiösen Hardliner. Zwar nennt sich Osman I. Ghazi Kämpfer gegen Ungläubige, aber bei der Expansion geht es mehr um Land statt Glauben. Und ihr Vielvölkerreich erlaubt Vielfalt. Vor allem Christen und Juden sind nicht unterdrückt, wenn auch sozial und rechtlich nicht ebenbürtig. Sie müssen sich an Regeln halten, eine Kopfsteuer zahlen, andere Kleider tragen, sind aber weitgehend autonom. Die Osmanen herrschen lange zwischen Balkan und Orient, ohne dass Religionskriege toben oder Verfolgung herrschte, schreibt die Osmanistin Suraya Faruqi. Die relative Toleranz, wenn auch aus ökonomischen Gründen, sei einzigartig im damaligen Europa. Später werden die Osmanen mal Unterdrücker genannt, mal Muster religiöser Toleranz. Eher sind sie Pragmatiker zwischen Religion und Macht. Am Ende gehen sie unter. Reformen kommen zu spät, religiöse Gewalt bricht auf, Allahs Schatten fallen. Der Islam bleibt. Auch die laizistischen Nachfolger am Bosporus nutzen ihn auf ihre Weise. Moscheen, Paläste und Traditionen wie tanzende Derwische haben Bestand, als Zeugen der osmanischen Suche nach Gott. Drittes Kapitel: Kranker Mann. Hüsün. Skizzen aus Istanbul. Im Spiegel der Erinnerung wird vieles schöner. Wenn Türken an die Stadt der Sultane denken, ergreift sie eine Melancholie, die sie Hüsün nennen. Von Christiane Flechtner. Mit Kaffee fängt alles an. Ein schlichtendes Gespräch, der Besuch von Freunden oder das Kennenlernen der zukünftigen Frau. Der Geruch des tiefschwarzen heißen Getränks namens Kahve durchzieht die Gassen und Plätze Istanbuls und vermischt sich mit den Düften der unterschiedlichen Gewürze, die auf den Märkten angeboten werden. Von Kreuzkümmel über Harissa bis zum tiefroten Safran und den orangenen Chiliflocken namens Pulbiber. So bunt und unterschiedlich die Farben und Gerüche der Gewürze, Samen, Körner und Blätter, so bunt ist auch die Stadt am 41. Breitengrad. Exotisch, aufregend, bunt und extrem stark, wie der Kaffee und die Gewürze. Doch als das Osmanische Reich zerfällt, verblassen auch die Farben. Der lebendige, bunte Farbfilm Istanbuls wird zu einem Schwarz-Weiß-Bild. Als hätte jemand einen grauen Schleier über die Stadt am Bosporus gezogen. Immer mit dem Gefühl im Hintergrund, verloren zu haben und verloren zu sein. Hüsün ist das Wort, das die unterschwellige Melancholie wohl am besten beschreibt, die wie ein leichter Wind ununterbrochen durch die Stadt zieht. Denn der Untergang des Osmanischen Reichs hat tiefe Risse gezogen. Neben geschichtsträchtigen Bauten und großen Moscheen erinnern zahlreiche Brücken, Brunnen und Gewölbe die Einwohner der Metropole schmerzlich daran, dass sie lediglich ein Überbleibsel eines großen Reiches sind. Hüsün ist genauso wie Tristesse ein treffender Begriff, um nicht vom als Krankheit empfundenen Leiden eines Einzelnen zu sprechen, sondern von millionenfach erlebter Kultur, Atmosphäre und Empfindung, beschreibt der türkische Schriftsteller Orhan Pamuk das Wort. Es seien die Überreste historischer Siege und alter Zivilisationen, die in Istanbul das von Millionen von Menschen zugleich empfundene Gefühl auslösen. Es ist der Hüsün einer ganzen Stadt, der Hüsün von Istanbul, schreibt Pamuk. Viele Europäer, die in den vergangenen Jahrhunderten die Stadt am Bosporus bereisten, waren von ihr fasziniert und haben durch Schriften und Briefe ganz besondere Einblicke ins Leben der Metropole und ihrer Menschen überliefert. Ihre Schilderungen vermitteln ein Kaleidoskop der Stadt, Basare und Sklavenmärkte, türkische Bäder, Kaffeehäuser, das Leben der einfachen Menschen vom Bettler bis zum Handwerker und die Prachtentfaltung der Elite. Doch so wie sich die Stadt im Laufe der Jahrhunderte wandelte, änderten sich auch die Reiseberichte. Da ist zum einen Ogier Ghislain-Busbecq, der 1554 von Kaiser Ferdinand I. als Botschafter nach Konstantinopel entsandt wird, um einen Waffenstillstand mit den Osmanen auszuhandeln und so das geschwächte Reich der Habsburger zu entlasten. Dies gelingt ihm erst bei seinem zweiten Besuch in der Stadt am Bosporus, wo er für 6 Jahre bis 1562 als Botschafter wirkt. Er gewinnt das Vertrauen Süleymans und kann seine im Laufe der Jahre gewonnenen Einblicke in die fremde Welt für seine Verhandlungsziele einsetzen. Und so kehrt er von seiner Reise sogar mit einem Friedensvertrag zurück. Doch nicht nur das. Er kann dem christlichen Europa durch seinen in 4 Briefen verfassten Reisebericht den wohl umfassendsten Einblick in das Osmanische Reich geben. Diese Briefe in alle wichtigen europäischen Sprachen übersetzt, werden über Jahrhunderte die Hauptinformationsquelle über die Osmanen. Busbecq hat eine unbefangene Neugier gegenüber der ihm fremden Religion und Kultur des Islams und er erlebt die Hauptstadt unter der Herrschaft des Sultans auf einem wahren Höhepunkt. So beschreibt er auch das Alltagsleben mit den Karawansereien, Gärten und Märkten. Wie ein Gemälde zeichnet er mit Worten die Strukturen und Lage der bewundernswerten Stadt. Am Ende des Vorgebirges liegt der Palast der Sultane. Unterhalb des Palastes bis zum Gestade hin dehnen sich am Meer entlang die kaiserlichen Gärten. Vor allem in dieser Gegend, meint man, hat das alte Byzanz gestanden. Aber auch die dort wachsenden Pflanzen und die Tierwelten mit Luchsen, Wildkatzen, Panthern und Leoparden finden Platz in seinem Bericht. Was kaum jemand weiß, Busbecq bringt die Tulpen nach Europa. denn sie kommen nicht aus Amsterdam, sondern ursprünglich aus Anatolien. Sultan Süleyman schenkt ihm einige Tulpenzwiebeln, die dann durch ihn an den Wiener Hof gelangen. Sie wachsen erstmals Ende des 16. Jahrhunderts in Wien und erst viel später in Holland. Dort wird es 1636 eine wahre Tulpenmanie geben. Dann sind die Blumen so wertvoll, eine Zwiebel entspricht dem Geldwert eines großen Hauses samt Garten oder 10 Jahresverdiensten eines holländischen Handwerkers, dass sie sogar gestohlen werden. Neve Reisbeschreibung aus Deutschland nach Konstantinopel und Jerusalem. So lautet der Titel der 1608 in Nürnberg erschienenen 333 Seiten starken Reisebeschreibung des schwäbischen Predigers Salomon Schweiger. Sie gilt als eines der frühesten deutschsprachigen Reisebücher über die Türkei. Zudem verfasst Schweiger die erste deutschsprachige Koranübersetzung. Er schließt sich 1577 als Gesandtschaftsprediger einer Delegation aus Österreich an, um ferne Land zu sehen und etwas zu erfahren. 3 Jahre lang hält er sich in Istanbul auf und beschreibt das Osmanische Reich, das sich auf dem Gipfelpunkt der Macht befindet. Er erweist sich dabei als aufgeschlossener Beobachter einer fremdartigen Kultur und berichtet anschaulich vom mühseligen Reiseweg, dem Alltagsleben der Bewohner Istanbuls, von den Sehenswürdigkeiten der Stadt und vom Hofstaat Sultan Murats III. So erzählt er von Gauklern, Badehäusern, von der tölpischen Musik der Türken, ihren Speisen und Sitten. 1716 bis 1718 begleitet Lady Mary Montagu ihren Gatten Edward Wortley Montagu auf dessen Diplomatenmission als außerordentlicher Botschafter am Hofe der Türkei nach Istanbul. Ihre Zeit dort beschreibt sie in Briefen an verschiedenste Adressaten aus ihrer ganz persönlichen Sicht, ungeachtet der historischen Verlässlichkeit. Sie lässt sich auf ein Land ein, das wir barbarisch nennen, und genießt das Leben dort in vollen Zügen. Als eine bunte Farbpalette beschreibt sie Konstantinopel mit seiner prachtvollen Hagia Sophia und die vielleicht allerschönste Aussicht der Welt – hat sie vom Gesandtschaftsviertel Pera mit seinem besonderen Panorama aus Hafenstadt, Serail und dem asiatischen Hügel. Mary Montagu ist begeistert von der türkischen Mode und beschreibt mehr kulturelle Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Was ihre Moral und ihr gutes Benehmen betrifft, kann ich sagen, es ist genau ebenso wie bei euch. Die türkischen Damen begehen nicht eine Sünde weniger, weil sie nicht Christinnen sind. 1718 geht es zu ihrem Bedauern zurück nach England. Ende des 19. Jahrhunderts macht sich der Autor Edmondo de Amicis per Schiff auf den Weg zum Bosporus und hält seine besonderen Reiseerinnerungen in einem 1878 veröffentlichten Buch namens Konstantinopoli fest. Es sind die Stille an Deck und die Umrisse der Stadt im Seenebel, die er bei der Einfahrt in den Hafen erlebt. »Nicht für ein Königreich hätte ich einen meiner Blicke hergegeben«, schreibt er über diesen Moment. Er schlendert durch die Metropole und beschreibt begeistert das rege Treiben auf der Galaterbrücke und das Völkergemisch auf dem Basar mit all seinen sonderbaren Waren. Doch de Amicis hat bei seinen Spaziergängen durch Stambul auch die Vergänglichkeit des alten Glanzes vor Augen. So reflektiert der italienische Romancier bei seinen Spaziergängen nicht nur die lebendige, bunte Seele der Stadt, sondern auch immer wieder über das Schicksal der alten Weltreiche, die in dieser Stadt ihr Ende fanden, und blickt auch recht pessimistisch in die Zukunft, wenn es um Bebauung und die Zerstörung der Umwelt geht. Die Sonne geht über der Fatih-Moschee auf und taucht die Stadt in ein sanftes Licht. Es ist noch still. Eins ist sicher. Hüsün hat seinen festen Platz in der Geschichte Istanbuls, denn der Verlust, die Veränderungen sind schmerzhaft. Doch die alte Seele der Stadt schwingt im Hintergrund nach wie vor mit. Deshalb beflügelt und verzaubert sie ihre Besucher noch immer. Schließlich, so sagte Umberto Eco auf seiner ersten Reise nach Istanbul, höre diese Stadt niemals auf, sie selbst zu sein. Navarino 1827. Die letzte Schlacht unter Segeln. Die Griechen wollen frei sein von der Osmanenherrschaft. Die Briten, Russen und Franzosen wollen Ruhe in der Region. Schließlich eskaliert die Lage. von Michael Billig. Dunkle Rauchsäulen stehen über der Peloponnes. Auf den Schiffen der Alliierten vor der Bucht von Navarino wissen die Männer, dort an Land sind die Truppen Ephraim Paschas unterwegs. Sie jagen in den Dörfern entlang der Küste nach Rebellen. Es gilt, den Aufstand der Hellenen endgültig niederzuschlagen. Das aber fällt den Osmanen nicht leicht, denn der Glanz der alten Tage ist längst verblasst. Das osmanische Heer ist reformbedürftig. Selbst die hochgerühmten Janitscharen, eine Eliteeinheit, werden mit den Griechen nicht fertig, die sich im Jahr 1821 auf der Peloponnes erhoben haben. Sultan Mahmud II. Ist auf die Ägypter angewiesen, die ihm ergeben in den Krieg folgen. Die Entscheidung fällt in der Bucht von Navarino in einer historischen Schlacht. Viel osmanisches Blut ist schon auf den Schlachtfeldern an der Ägäis versickert. Als im Juli 1824 eine ägyptische Armada mit 20.000 Soldaten an Bord in See sticht. Befehlshaber ist Ephraim Pascha, Sohn des ägyptischen Vizekönigs. Seine Krieger sind auf Eroberung gedrillt. Nach rund 2 Jahren ist der Kampf an Land so gut wie gewonnen, der Aufstand der Hellenen ist damit fast erstickt. Wären da nicht die Schiffe, die die Rebellen im Mittelmeer unterhalten? Eine kleine Flotte, die von einem britischen Kapitän mit abenteuerlichem Ruf befehligt wird. Sie hält den Freiheitskampf der Griechen am Leben. Doch wie lange noch? Bislang gilt die griechische Frage als innerosmanische Angelegenheit. Aber das ändert sich schon bald. Der russische Zar, der sich als Schutzherr aller Orthodoxen sieht, sorgt sich um seine Glaubensbrüder auf dem Balkan. Und ihn leitet ein Kalkül. Wenn er die Griechen unterstützt, so schwächt er gleichzeitig den Sultan, mit dem sich für Russland ein Wettstreit um die Vormacht am Schwarzen Meer anbahnt. Mit wachsender Sorge beobachten auch die Regierungen in Paris und in London den Krieg in der Ägäis. Am 6. Juli 1827 schließen sie mit Russland einen Vertrag, der die blutigen Kämpfe ein für allemal beenden soll. Demnach soll Griechenland auch in Zukunft zum Osmanischen Reich gehören, aber als Gebiet mit weitreichender Autonomie. Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, entsenden die drei Großmächte eine Flotte ins östliche Mittelmeer. Die alliierte Flotte umfasst 22 Schiffe, darunter 10 Schlachtschiffe. Der hochdekorierte Admiral Sir Edward Codrington ist einer ihrer Befehlshaber. Codrington hat schon 1805 bei der Schlacht von Trafalgar im dritten Koalitionskrieg ein Schiff befehligt. Jetzt führt er gleich 9 britische Schiffe. Frankreich hat 5 Schiffe gesandt. Sie unterstehen dem Grafen Henri de Rigny. Mit 8 Schiffen schließt sich Russland an, der Zar hat sie einem holländischen Kapitän anvertraut. Während die Alliierten Segel setzen, sammeln sich Ephraim Pascha und seine Soldaten an der Westküste der Peloponnes. Seine Flotte wartet in der Bucht von Navarino auf frische Kräfte aus Konstantinopel und Alexandria. Die Bucht ist ein natürlicher Tiefwasserhafen, 5 Kilometer lang und 3 Kilometer breit durch eine vorgelagerte Insel geschützt. Es gibt nur einen schiffbaren Weg, der hinein und auch wieder hinausführt. Am 8. September 1827 trifft die Verstärkung ein. Insgesamt haben nun fast 80 Schiffe, darunter 3 Schlachtschiffe und 17 Fregatten, in der Bucht festgemacht und rund 10.000 Soldaten erwarten neue Befehle. Die alliierte Flotte erreicht Navarino nur 4 Tage später. Sie ankert vor der Bucht. Noch wird verhandelt, doch Sultan Mahmud II. Verbittet sich nach wie vor jedwede Einmischung. So sind die Verhandlungen zum Scheitern verurteilt. Die griechische Rebellenflotte versenkt mehrere osmanische Schiffe und auch an Land greifen die Aufständischen wieder zu den Waffen. Der Sultan befiehlt daraufhin den Angriff auf die Insel Hydra, wo die Rebellen ihren Stützpunkt haben. Das Kräftemessen nimmt seinen Lauf. Es ist der 20. Oktober 1827, die Uhr zeigt 13.30 Uhr, als Admiral Codrington den Befehl zum Einlaufen in die Bucht erteilt. Die Geschützpforten seiner Schiffe sind halb geöffnet. Die strikte Order lautet, nur schießen, wenn man selbst angegriffen wird. Codrington will Entschlossenheit demonstrieren, aber Blutvergießen vermeiden. So ist es jedenfalls überliefert. Es soll ein letzter Versuch sein, die Flotte des Sultans doch noch zum Abzug zu bewegen. Dem erfahrenen Codrington muss aber klar gewesen sein, mit jedem Schiff, das in die Bucht einfährt, mit jedem Meter, den die Alliierten vorstoßen, steigt das Risiko, dass jemand die Nerven verliert. Die Lage gleicht einem Pulverfass. Ein Funke genügt, um es zur Explosion zu bringen. Fast eine Stunde belauern sich die beiden Flotten. Dann passiert es. Die Osmanen lassen ein Boot zu Wasser, von dem die Briten annehmen, es könne sich um eine mit Schwarzpulver gefüllte schwimmende Bombe handeln. Um es abzufangen, setzen sie ein bewaffnetes Beiboot in Bewegung, was die Osmanen als Enterversuch werten. Die ersten Schüsse aus Musketen fallen, erste Kanonenschläge donnern. Ehe sich Codrington versieht, tobt die Schlacht. Sie wird als letzte große Seeschlacht unter Segeln in die Geschichte eingehen. Mit insgesamt 2000 Kanonen verfügt die ägyptisch-osmanische Flotte zahlenmäßig zwar über die größere Feuerkraft, jedoch haben Ägypter und Osmanen so viele Schiffe in der Bucht versammelt, dass sie sich gegenseitig blockieren. Nahezu bewegungsunfähig liegt die Flotte im Halbkreis vor Anker und bietet ein großes, allzu leichtes Ziel. Nach 6 Stunden ist fast jedes ihrer Schiffe versenkt oder zumindest seeuntauglich. Rund 3000 ihrer Soldaten sind gefallen. Die Verluste der Alliierten sind dagegen verhältnismäßig klein. 181 Mann und kein einziges Schiff. Ephraim Pascha hat das Desaster gar nicht vor Ort miterlebt. Der ägyptische Befehlshaber hat sich auf das Festland abgesetzt, um dort zu kämpfen. Er schwingt sein Schwert offenbar lieber mit festem Boden unter den Füßen, was auch erklären würde, warum er der rebellischen Griechenflotte nie habhaft werden konnte. Der Ägypter ist ein Feldherr, kein Seeheld. Die Vernichtung ihrer Flotte läutet die Niederlage der Osmanen in der Ägäis ein. Sultan Mahmud II. Verstrickt sich am Schwarzen Meer in einen verlustreichen Krieg mit Russland. Rund 3 Jahre nach der Seeschlacht von Navarino muss er Griechenland endgültig aufgeben. 1876 bis 1909 Fall eines Sultans. 3 Jahrzehnte lang gelingt es Abdülhamid II. Nur mühsam, das Osmanische Reich zu stabilisieren. Dessen Untergang kann er verzögern, aber nicht aufhalten. Von Ulrich Mehr. Eine hohe Mauer, dahinter tausende kasernierte Soldaten. So lässt Sultan Abdülhamid II., der 34. in der Reihe der Osmanenherrscher, sich und seine Residenz schützen. An den Hängen des europäischen Bosporusufers liegt der Yildiz Sarayi, der Sternenpalast mit seinem riesigen 160 Hektar großen Park. Besonders zum Ende seiner mehr als 30 Jahre langen Herrschaft bis 1909 überwiegt die Furcht vor Attentaten. So verlässt Abdülhamid seinen goldenen Käfig nur noch zum Freitagsgebet und an den höchsten religiösen Feiertagen. Seine Ängste sind berechtigt. 1905 entgeht der Sultan nur durch Zufall einem armenischen Anschlag mit 26 Toten. Bereits der Beginn seiner Herrschaft gestaltet sich ungewöhnlich. Nach dem Tod seines Onkels Sultan Abdulaziz 1876 folgt zunächst sein Halbbruder Murad V. auf den osmanischen Thron. Als dieser schon nach 93 Tagen wegen Verdachts auf Geisteskrankheit abgesetzt wird, ergreift Abdülhamid die Macht. So wird 1876 zum osmanischen Dreikaiserjahr. Allerdings, die ruhmreichen Zeiten der Osmanendynastie sind da schon lange vorbei. Außenpolitisch befindet sich das einst führende Großreich spätestens seit der Unabhängigkeit Griechenlands von 1830 in der Defensive. Mit dem prosperierenden Kolonialreich Frankreich, aber besonders mit dem britischen Empire, kann es ökonomisch und militärisch nicht mithalten. Die größte Gefahr für den Vielvölkerstaat des Sultans droht jedoch vom aufstrebenden russischen Zarenreich aus dem Norden. Die Zaren hatten sich zum Beschützer jener Brudervölker auf dem Balkan erklärt, die, slawisch und orthodox wie die Russen, seit dem Mittelalter von den Osmanen beherrscht werden. Bereits 1 Jahr nach Beginn seines Sultanats befindet sich Abdülhamid im Krieg mit Russland. 1877-78 schütteln Rumänien und Bulgarien mit Hilfe russischer Heere die osmanische Herrschaft ab. Am Ende stehen die Russen 20 Kilometer vor Istanbul. Doch die Westmächte fallen dem Zarenreich in den Arm, begrenzen seine Macht, wie gut 20 Jahre zuvor im verheerenden Krimkrieg. Es sind Kriege voller Hass, Vertreibung und Massenmord. In der hamidischen Epoche kommt es zu zahlreichen gewaltsamen ethnischen Vertreibungen von Muslimen aus dem Balkanraum wie von Christen aus Anatolien. Zu all dem Leid folgen enorme Belastungen für Staat und Gesellschaft. Frühere Kriegsanleihen können nicht getilgt werden, vertriebene Muslime strömen besonders nach Istanbul und Anatolien, müssen dort eine Bleibe und Auskommen finden. Das vormals so stolze Osmanenreich wird in Europa nun der kranke Mann am Bosporus genannt. Innenpolitisch hatten die Vorgänger Abdülhamids die zwingend notwendige Neuordnung des Landes bereits eingeleitet, so bei der Rechtsprechung, in der Verwaltung und im Bildungssystem. Zwar lässt der neue Sultan landesweit etwa 10.000 öffentliche Schulen einrichten und auch höhere Lehranstalten und Universitäten werden gegründet. Die Hoffnung auf weitere liberale Reformen unter Abdülhamid erfüllt sich jedoch nicht. Die Verfassung von 1876 wird schnell außer Kraft gesetzt und der reformwillige Großwesir Mithat Pascha als auch das Parlament entlassen. Die finanzielle Lage bleibt derweil desaströs. Der Ausbau der Infrastruktur führt zu weiteren Anhäufungen von Staatsschulden und schließlich in den Staatsbankrott. Ab 1881 wird eine staatliche Schuldenverwaltung eingesetzt, die Dette Publique. Nun kontrollieren ausländische Gläubiger die osmanischen Staatseinnahmen. In den 1890er Jahren werden unter Abdülhamid weitere Tendenzen zur Eigenständigkeit besonders der christlichen Armenier blutig unterdrückt. Diese kämpfen nun im Untergrund weiter. Parallel formiert sich im In- und Ausland die oppositionelle Bewegung der Jungtürken. Diese Sammlung sehr heterogener Gruppen von jungen Studenten bis zu Offizieren eint der Kampf gegen das hamidische neo-absolutistische Regime. Organisatorisch finden sie im Komitee für Einheit und Fortschritt zusammen. Das erzwingt, dass die Verfassung von 1876 wieder in Kraft tritt und das Parlament wieder seine Arbeit aufnimmt. Der schmerzliche Verlust vieler osmanischer Provinzen in Südosteuropa hatte zum Zusammenbruch des Ideals eines osmanischen Nationalismus geführt. So beginnt als Reaktion darauf Ende des 19. Jahrhunderts der Aufstieg des türkischen Nationalismus. Die Machtübernahme durch die Jungtürken ist die Konsequenz. Sie wollen die zentralistische Kontrolle stärken und legen den Schwerpunkt auf die nationale Einheit. Abdülhamid scheitert mit dem Versuch eines Gegenschlags konservativer Kräfte und wird im April 1909 abgesetzt. Nun haben endgültig die Jungtürken das Sagen, die ab 1913 ganz von Militärs dominiert werden. Das Triumvirat Enver Pascha, Dalat Pascha und Kemal Pascha reagiert von da an durch die Weltkriegsjahre diktatorisch. Der Erste Weltkrieg. Der Halbmond geht unter. Am 29. Oktober 1914 beschießen türkische Schiffe russische Häfen. Aus der bewaffneten Neutralität ist ein Krieg an Deutschlands Seite geworden. Doch die Osmanen marschieren in den Abgrund. Von Martin Pfaffenzeller. Tausende osmanische Soldaten stürmen im Morgengrauen die Hügelkette hinab. Minen explodieren, Männer fallen, abgerissene Beine fliegen durch die Luft. Wer auf keine Mine tritt, läuft weiter bis zum Strand. Vor sich sehen die Soldaten Stacheldraht und Bombentrichter, dahinter Schützengräben. Das Kap Helles, die südliche Spitze der Halbinsel Gallipoli. Doch als die Osmanen das Kap erstürmen, finden sie leere Gräben vor. Vielleicht sehen sie noch, wie die letzten Soldaten des britischen Empires auf die Landungsboote springen. Zehntausende haben die Halbinsel in der Nacht verlassen. So endet am Morgen des 9. Januar 1916 eine der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkrieges. 8 Monate lang sind Briten, Australier und Neuseeländer vom Strand gegen die Hügel angelaufen. 8 Monate lang haben die Osmanen sie zurückgeworfen. Beide Seiten beklagen jeweils mehr als 300.000 Gefallene, Verwundete und Vermisste. Die Osmanen behaupten vorerst die Kontrolle über die Meerenge der Dardanellen und schützen ihre Hauptstadt Istanbul. Doch der Sieg von Gallipoli kann nicht verhindern, dass der Erste Weltkrieg für das Reich zur Katastrophe wird. Als am 28. Juni 1914 ein serbischer Nationalist den Thronfolger Österreich-Ungarns erschießt, befindet sich das Osmanische Reich seit Jahren im Niedergang. Serben, Montenegriner, Bulgaren und Griechen haben fast alle osmanische Gebiete auf dem Balkan an sich gerissen. Nun bedrängt der russische Zar die Grenze im Kaukasus und die Briten bedrohen Gebiete in der Levante und in Mesopotamien. Ende Oktober 1914 tritt das Osmanische Reich auf der Seite der Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn in den Krieg ein, die ebenfalls gegen Russen und Briten kämpfen. Zwei Wochen später ruft Sultan Mohammed V. den Dschihad aus, damit sich die Muslime in den britischen, französischen und russischen Gebieten erheben. Der Aufruf bleibt folgenlos. Die eigentlichen Machthaber im Osmanischen Reich sind damals nicht Sultan oder Großwesir, sondern die Jungtürken um Kriegsminister Enver Pascha. Enver sieht den Krieg als Chance, die Vision eines pantürkischen Großreichs zu verwirklichen, das bis an die chinesische Grenze reicht und alle Turkvölker Zentralasiens einschließt. Einst sind die Vorfahren Osmans von dort aufgebrochen. Im November 1914 führt Enver 120.000 Soldaten in den Kaukasus und greift das Zarenreich an. Zunächst drängen die Osmanen die russische Armee zurück und erobern die Stadt Ardahan in der heutigen Nordosttürkei. Doch die Truppen tragen Sommeruniformen und haben nicht genug Zugtiere und Eisenbahnlinien, um Brot und Munition an die Front zu bringen. Als die Soldaten sich der Stadt Sarikamish nähern, sinken die Temperaturen auf minus 30 Grad und auf den Wegen türmen sich 1,5 Meter Schnee. Die Schlacht um die Stadt wird zum Desaster. Innerhalb von 3 Wochen sterben mehr als 40.000 osmanische Soldaten und weitere 17.000 werden verwundet oder gefangen genommen. Kriegsminister Enver kommt davon und schreibt in seinen Briefen über Suizidgedanken. Doch dann findet er den idealen Sündenbock, die Armenier, die in der Region leben und teilweise für Russland gekämpft haben. Im Frühjahr und Sommer 1915 vertreibt die paramilitärische Gruppe Teskilat Imasusa im Auftrag Envers hunderttausende Armenier und syrische Christen aus ihren Dörfern. Türkische und kurdische Milizen fallen über die Tracks her, werfen die Flüchtlinge in Schluchten und erschießen Tausende. Viele von denen, die Pogrome, Überfälle und Todesmärsche überleben, verdursten in Konzentrationslagern in der syrischen Wüste. Historiker schätzen, dass zwischen 1915 und 1923 mindestens 1 Million armenische und syrische Christen ermordet werden. Der erste systematische Genozid des 20. Jahrhunderts. Währenddessen landen die Briten auf der Halbinsel Gallipoli, knapp 300 Kilometer südlich von Istanbul. Nachdem die Kämpfe an der Westfront in einem Grabenkrieg erstarrt sind, will Marineminister Winston Churchill hier den weichen Unterleib der Militärmächte attackieren, wie er es ausdrückt. Mit einem Durchbruch könnten die Briten das Osmanische Reich zur Kapitulation zwingen, an der Schwarzmeerküste eine weitere Front aufbauen und den Mittelmächten den Zugang zu den rumänischen Ölfeldern abschneiden. Auch die Deutschen erkennen, wie wichtig die Meerenge ist. Das Kaiserreich schickt U-Boote, Geschütze und Generäle. Die Verteidigung von Gallipoli leitet der deutsche Otto Liemann von Sanders. Mustafa Kemal, später bekannt als Atatürk, kommandiert eine der 6 Divisionen. In verlustreichen Grabenkämpfen, die den Schlachten an der Westfront gleichen, gelingt es den Osmanen, das Expansionsheer des Empires, darunter viele Australier und Neuseeländer, abzuwehren, bis es sich am 9. Januar 1916 zurückzieht. Doch die Schlacht von Gallipoli bindet hunderttausende osmanische Soldaten, die anderswo fehlen. Im Kaukasus rücken die Russen vor, bis 1917 die Revolution ausbricht und die Zarenarmee zerfällt. In der Levante kontern die Briten einen osmanischen Vorstoß Richtung Suezkanal und marschieren entlang der Mittelmeerküste nach Norden. Zugleich ziehen britisch-indische Truppen Euphrat und Tigris hinauf. Arabische Aufständische unterstützen das Empire, weil sie das osmanische Joch abschütteln wollen und die Briten ihnen einen eigenen Staat versprochen haben. Der Aufruf zum Dschihad zählt offenbar weniger als die Aussicht auf nationale Souveränität. Besonders bekannt wird der britische Verbindungsoffizier Thomas Edward Lawrence, der mit Kamelen durch die Wüste reitet und die Aufständischen mit Waffen versorgt. 1962 wird ihm der Film Lawrence von Arabia ein Denkmal setzen. Im Jahr 1917 bricht die an Männern und Material unterlegene osmanische Armee zusammen. Tausende Soldaten ergeben sich oder desertieren. Die Briten nehmen Jerusalem, Bagdad, Damaskus und Aleppo. Truppen der Entente marschieren durch Griechenland und erobern Thrakien. Ende Oktober 1918 erbitten die Osmanen einen Waffenstillstand. Wenig später fahren griechische Kriegsschiffe in den Hafen von Istanbul ein und ein französischer General paradiert auf einem weißen Pferd durch die Straßen, während ihm christliche und jüdische Einwohner zujubeln. Enver Pascha flüchtet auf einem deutschen U-Boot. Ein osmanisches Gericht verurteilt ihn für die Verbrechen an den Armeniern in Abwesenheit zum Tode. Nach einem Aufenthalt in Neubabelsberg reist er nach Tadschikistan, um dort ein Turkvolk bei seinem Kampf gegen die junge Sowjetunion zu unterstützen. Eine Kavallerietruppe der Roten Armee unter einem armenischen Kommandanten spürt ihn 1922 auf und erschießt ihn. Unterdessen zerschlagen die Siegermächte das Osmanische Reich bei den Friedensverhandlungen in den Pariser Vororten fast vollständig. Laut dem Vertrag von Sèvres vom 10. August 1920 bekommt Griechenland Ostthrakien und die Region um Izmir, Italien die Inselgruppe Dodekanes und Frankreich Teile der heutigen Südosttürkei. Die Meerengen und Istanbul werden eine internationale Zone, die Kurden erhalten ein Autonomiegebiet und die Armenier bekommen einen eigenen Staat in der heutigen Nordosttürkei. Abdülmecid II., der letzte Kalif. Osmanisches Ende in zwei Akten. Erst wird der Sultan vom Thron gestürzt, zwei Jahre später auch das Kalifat abgeschafft. Von Martin Pfaffenzeller. Am Morgen des 4. März 1924 tritt Abdülmecid II. Das letzte Mal aus seinem Palast. Seit wenigen Stunden ist er nicht mehr Kalif. Die türkische Nationalversammlung hat ihn abgesetzt. Nun umarmt er seine Bediensteten, betet, fährt mit einem Automobil zum Bahnhof Çatalca und besteigt den Orient-Express Richtung Westen. Er geht ins Exil. Nachdem 1918 der Erste Weltkrieg geendet ist, schwingt sich der Kriegsheld Mustafa Kemal Pascha zum Anführer der türkischen Nationalisten auf. Kemal erkennt den Vertrag von Sèvres nicht an, zieht sich nach Zentralanatolien zurück und stellt Milizen auf. Im Sommer 1920 fallen griechische Truppen in Anatolien ein. Doch Kemals Truppen stoppen die Griechen am Fluss Sakarya, etwa 90 Kilometer westlich von Ankara. Bald starten die Türken eine Gegenoffensive und vertreiben ihre Gegner aus Kleinasien. Die kriegsmüden Siegermächte Frankreich und Großbritannien finden sich bald mit den erstarkten Türken ab und legitimieren die Gebietsgewinne. Nun baut Kemals Nationalversammlung seinen neuen Staat. Die Republik wird ausgerufen, Monarchie und Sultan Mehmet VI. Ins Exil geschickt. Am religiösen Amt des Kalifen hält das Parlament zunächst fest und wählt Mehmets Cousin Abdülmecid zum Kalifen. Der interessiert sich mehr für Schmetterlinge als für Politik. Doch viele Menschen im Land verehren ihn weiter wie einen Monarchen. Kemal, mittlerweile Präsident, duldet keine Macht neben sich und dem Parlament. 1924 lässt er schließlich auch das Kalifat abschaffen. Abdülmecids Reise im Orient-Express führt nach Paris, wo er 1944 stirbt. Serie Spione. Ob berühmt oder unbekannt, hier erzählen wir die spannendsten Agentenfälle der Geschichte. Er sieht sich als Weltretter. Klaus Fuchs spioniert die erste Atombombe für die Sowjets aus. Aber er endet nicht wie viele andere Agenten vor dem Henker. Der Physiker wird stattdessen als Wissenschaftler in der DDR gefeiert. Von Michael Schobhaus. Klaus Fuchs ahnt, was ihn erwartet. als es Anfang Februar 1950 an seiner Haustür klingelt. Man hatte ihm eine Falle gestellt und er ärgert sich, dass er hineingetappt ist. Das Genie hat jämmerlich versagt. Lange hat der Physiker jeden Verdacht von sich gewiesen, ein Spion der Russen zu sein, nachdem sein Name in Funksprüchen des sowjetischen Konsulats aufgetaucht war. Aber dann wandte er sich durch eine List der Gegner selbst an den britischen Geheimdienst MI5 und flog sofort auf. Leonard Byrd drängt ihn aus seiner Wohnung in Oxford, legt ihm Handschellen an und grinst vor Stolz, dass er den deutschen Verräter endlich gefasst hat. Er ist der bullige Chef einer Sonderabteilung von Scotland Yard, die für die Jagd auf Spione gegründet wurde. Klaus Fuchs schreitet mit großer Würde im hellen Anzug voran, der wie immer tadellos sitzt. »Das hilft dir jetzt auch nichts mehr«, soll Byrd ihm zugeraunt haben. Er wird zu 14 Jahren Haft verurteilt, in England die Höchststrafe für den Geheimnisverrat an ein befreundetes Land. Noch gilt die Sowjetunion als Verbündeter der Briten. Die Amerikaner hätten den German Bastard am liebsten am Strick gesehen. Der Häftling wird in der Zelle 135 des Gefängnisses Wormwood Scrubs in London gebracht. Dort lernt er Donald Hume kennen, für den Verbrechen zum Beruf geworden sind. Hume hat sein Geld mit Schmuggeln verdient und wurde angeklagt, weil er die zersägte Leiche eines irakischen Autohändlers in 3 Paketen aus dem Flugzeug in die Nordsee geworfen haben soll. Aber keiner kann ihm die Tat nachweisen. Er kriegt 12 Jahre und freundet sich im Knast mit dem deutschen Wissenschaftler an. Hume steckt ihm Zigaretten zu, stiehlt für ihn Schokolade in der Küche und besorgt ihm täglich seine Zeitung. Klaus Fuchs bringt Hume dafür Schach bei, spielt Mozart auf der Geige vor und erzählt ihm stundenlang aus seinem Leben. Später wird Hume helfen, die Spionagetätigkeit seines Zellennachbarn aufzuklären und sich dadurch ein paar Jahre Freiheit erkaufen. Klaus Fuchs erklärt Hume die Kernspaltung und ihre große Bedeutung für die Wissenschaft. Dann lässt er einen Satz fallen, den dieser nie vergessen wird. »Ich habe«, sagt Fuchs, »die Welt vor dem Atomkrieg gerettet.« Der Mann, der das von sich behauptet, wird 1911 in Rüsselsheim als drittes von 4 Kindern geboren. Sein Vater Emil ist ein bekannter Theologe. Er glaubt an Gott und die Sozialdemokratie. Auch sein Sohn tritt früh der SPD bei. Am Gymnasium wird Klaus Fuchs dafür bespuckt, oft auch geprügelt. Die ersten strammen Nazis in kurzen Hosen pöbeln herum, wenn er vom Humanismus schwärmt. »Wir kriegen dich«, rufen sie ihm nach, »wir kriegen euch alle.« Für sie ist er ein dreckiger Kommunist, der alle Menschen gleich machen will. Nach dem Abitur studiert Klaus Fuchs Mathematik und Physik in Leipzig, Kiel und Berlin. Kurz bevor die Nazis 1933 die Macht an sich reißen und die SPD verbieten, wechselt er in die KPD, die heimlich weiter agiert. Es wird für ihn immer enger. Jetzt erst recht, seit er sich in die Ideen von Marx und Engels verliebt hat. Nur knapp entkommt er der blindwütigen Verfolgungswelle nach dem Reichstagsbrand. Ein Vetter von ihm lebt in England, er holt ihn auf die Insel. Klaus Fuchs setzt sein Studium in Edinburgh und Bristol fort. Er schreibt 1936 eine Diplomarbeit über die Kohäsionskräfte in metallischem Kupfer. Max Born wird auf ihn aufmerksam. Der spätere Nobelpreisträger bietet Fuchs eine gut bezahlte Stelle in seinem Institut in Edinburgh an und weist ihm den Weg in die Kernphysik. Als nach seiner Promotion der Krieg ausbricht, wird Klaus Fuchs als feindlicher Ausländer verhaftet. Sein Forscherprofessor, der selbst vor den Nazis geflüchtet ist, hat einflussreiche Freunde in der Politik und holt ihn gleich wieder aus dem Gefängnis heraus. 3 Jahre später wird Klaus Fuchs Engländer. Er arbeitet am militärischen Waffenprogramm Tube Alloys mit, das nach der Entdeckung der Kernspaltung 1938 unter anderem durch Otto Hahn mithilft, erstmals den Einsatz einer Atombombe zu ermöglichen. Klaus Fuchs ist mit Feuereifer dabei, doch er plant nicht, seine Geheimnisse für sich zu behalten. Irgendwann taucht wie durch einen gewollten Zufall die deutsche Kommunistin Ruth Werner in seinem Dunstkreis auf, Deckname Sonja. Sie ist Major im Nachrichtendienst des russischen Militärs. Es dauert nicht lange, bis ihr Klaus Fuchs Abschriften streng vertraulicher Unterlagen und geheimer Baupläne zusteckt. Er wirkt so harmlos, leise und zurückhaltend, dass keiner in ihm einen Spion vermuten würde, der gerade mit seinem Leben spielt. Der Physiker gibt sich für seine neue Tätigkeit den Namen Rest, und gerade diese Ruhe, die ihn so auszeichnet, lässt ihn viele Jahre unentdeckt bleiben. Der Krieg wütet grausam in Europa, als Klaus Fuchs 1943 zum amerikanischen Atomforschungszentrum Los Alamos in New Mexico wechselt. Dort forscht er erfolgreich daran, wie man die Kernspaltung im Plutonium auslösen kann. Eine wissenschaftliche Erkenntnis, die schon bald wichtig werden soll, als sich der Krieg durch die Amerikaner bis nach Asien verlagert. Am 16. Juli 1945 ist der deutsche Spion beim Trinity-Test, Dreifaltigkeitstest, dabei, der ersten Explosion einer Kernwaffe. Am 6. und 9. August fallen die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Aber Klaus Fuchs selbst sieht sich als Retter der Welt, wie er später Donald Hume im Knast erzählen wird. Er hat Ruth Werner bis zu seiner Verhaftung noch so manches Vorhaben verraten, weil er sich als Kommunist moralisch im Recht glaubt. Nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion sei er regelrecht gezwungen worden, für einen atomaren Ausgleich und die dringende Abschreckung zu sorgen, erklärte Hume beim Schachspiel in der Gefängniskapelle. Klaus Fuchs wird 1959 begnadigt und vorzeitig entlassen. Er geht zu seinem alten Vater nach Leipzig und bringt es in der DDR zu großem Ruhm als Wissenschaftler. Er tritt in die SED ein, leitet namhafte Institute und erhält von Erich Honecker den Vaterländischen Verdienstorden. Bis zu seinem Tod bleibt der Physiker ein gefeierter Held, der durch seine Spionage für Russland angeblich die Welt vor dem Untergang gerettet hat. Das Ende des Kalten Krieges erlebt Klaus Fuchs nicht mehr. Er stirbt knapp 2 Jahre vor dem Fall der Mauer und wird in der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin beigesetzt. Geschichte im Alltag. Spazierstock. Mehr als nur ein Stück Holz. Für die einen ist der Spazierstock das Symbol der Gebrechlichkeit, für die anderen im wahrsten Sinne des Wortes eine Geheimwaffe. Sicher ist, schon frühe Herrscher wussten die Vorzüge von Stöcken zu schätzen. Von Jasmin Berusi Rühl. Es gibt sie noch und es wird sie immer geben. Stöcke zum Abstützen beim Gehen und Stehen im Alter, zum Wandern, Pirschen und Pilgern, zum Schafe hüten, zum Dirigieren von Musik und zum Zaubern. Immer wieder hört man von Gehstöcken, die die Polizei konfisziert, weil sie gefährliche Klingen in sich tragen und getarnte Mordwaffen sind. So adlig ihre Abkunft von den Degenstöcken des 16. Jahrhunderts auch ist. Als Selbstverteidigungswaffe für Senioren erlebt der Spazierstock seit ein paar Jahren eine Renaissance. Es werden zahlreiche Kurse angeboten, speziell unter dem Stichwort Kane Fu. Der Name setzt sich aus dem englischen Kane für Stock sowie dem chinesischen Fu aus Kung Fu zusammen. In den USA ist die Nachfrage von Senioren nach dieser Kampfkunst, die angeblich jeder in wenigen Stunden erlernen kann, stark gestiegen. Dabei war diese Technik für alle Altersklassen gedacht und wird auch weiterhin von 10- bis 60-Jährigen erlernt. Für den Modeforscher Max von Böhn ist der Stock der älteste Kulturbesitz der Menschheit. In seinem als Standardwerk geltenden Büchlein »Das Beiwerk der Mode« von 1928 formulierte von Böhm: »Der Mann, der die Kraft seiner Arme verstärken wollte, zu Angriff oder Verteidigung, muss zum Stock gegriffen haben. So wurde er zur ersten Waffe und demnächst in übertragener Bedeutung zum ersten Hoheitszeichen. Er ist das Symbol von Kraft.« Dieses Symbol von Kraft zeichnete die höchsten Götter der Griechen ebenso aus wie Jehova im Alten Testament. Zepter und Stab sind von jeher Herrschaftszeichen der Könige und Kaiser. Und so entwickelten sich auch die eigentlich zweckfreien, schönen Spazierstöcke als modisch elegante Spielgefährten des höchsten Adels. Die ersten findet man im Inventar König Karls V. von Frankreich aus dem Jahr 1379 aus Zedernholz mit goldenen Knöpfen. Der Spazierstock ging in die Mode über und im 15. Jahrhundert übernahmen ihn auch die Damen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts waren reich verzierte Stöcke Luxusgeschenke, die von Hof zu Hof gereicht wurden. Sie waren adelige Gebrauchsware, aufbewahrt in den Schatzkammern der Fürsten oder getragen als Zeichen von Lässigkeit und Eleganz. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Wurde nie ohne einen Stock gesehen, und der sächsische Premierminister Heinrich Graf von Brühl besaß 1746 sogar 300 wertvolle Spazierstöcke. Nach und nach begann sich auch das Bürgertum der Spazierstöcke zu bemächtigen. Im Biedermeier ab 1815 wurde der Stock zu einem unerlässlichen Werkzeug für das Flanieren und Spazieren des Bürgers. Stöcke bildeten ein teilweise unverzichtbares Beiwerk weiblicher Mode, selbst wenn sie anfänglich länger waren und den Damen auf schlechten Wegen praktische Dienste leisteten. Später wurden sie teils so kurz, dass man sie gar nicht aufstoßen konnte, so entstanden unzählige Varianten von Funktionsstöcken, die irgendetwas konnten oder in ihrem Inneren trugen. Eine eindrucksvolle Industrie entwickelte sich, gespeist von Millionen importierter und heimischer Hölzer. In England und den USA ab 1785, in Deutschland nach 1800. Die Spazierstöcke waren nun nicht mehr so kostbar, dafür wurden sie mit handwerklichem Raffinement in großen Mengen gefertigt. Bis in die 1920er Jahre besaß jeder modebewusste Mann zu jeder Anzugsgattung einen passenden Stock. Man konnte auch zu verschiedenen Anlässen und Tageszeiten unterschiedliche Stöcke gebrauchen. In den 1930er Jahren begann der Spazierstock zu verschwinden. Im Dritten Reich wurde er als unmännlich verpönt und von radikalen Studenten als Schlagwaffe missbraucht. Sicherlich hatte auch die neue Mobilität einen Anteil, denn Fahrrad- und Motorradfahrer können Stöcke ebenso wenig gebrauchen wie Autofahrer. Und alte Bräuche existierten nicht mehr, bei denen mit einem Stock Macht demonstriert wurde, wie etwa bei Richtern, Marschällen und Herolden. So ist auch das modische Auftreten und Spielen mit einem Stock sinnlos geworden. Übrig geblieben ist der Stützstock und spätestens seit der Corona-Krise in der Spaziergänge zum neuen Volkssport avancierten, kommen die Wanderstöcke wieder vermehrt zum Einsatz. Porträt. Roms erste Kaiserin, Livia Drusilla. Sie ist nicht nur die Gattin des mächtigen Augustus, sondern auch seine einflussreichste Beraterin. Geschickt positioniert sie sich im Zentrum der Macht und schafft es sogar zur Göttin. Von Ulrich Graser. Seit 2000 Jahren verfolgt Livia ein übler Ruf. Ihrem Sohn Tiberius soll sie den Weg freigemordet und ihren sexsüchtigen Gatten Augustus bis ins hohe Alter mit Jungfrauen versorgt haben. Wie kam es zu diesen Geschichten und vor allem, stimmen sie überhaupt? Um das herauszufinden, reisen wir zunächst zurück zu einem rauschenden Hochzeitsfest in Rom, dem Zentrum der Welt. Es ist Mitte Oktober des Jahres 39 vor Christus. Livia, die wunderschöne Braut, liegt bei ihrem frisch angetrauten Mann Octavian, dem späteren Augustus, zu Tisch. Sie ist schwanger im sechsten Monat, kennt ihren Bräutigam aber erst seit ein paar Wochen. Und was ist das? Tiberius Claudius Nero, ihr bisheriger Mann, gibt ungerührt die Rolle des Brautvaters. Ein Skandal. Der römische Senator und Geschichtsschreiber Cassius Dio beschreibt eine bemerkenswerte Szene. Einer der Lustknaben, welche die Damen nackt zur Augenweide um sich zu haben pflegen, ruft in gespielter Empörung: »Was treibst du hier, Gebieterin? Dein Gemahl ist ja dort!« und zeigt mit dem Finger auf Tiberius Claudius, der, entfernt von ihr, mit einem anderen tafelte. Der Vorfall, authentisch oder nicht, spiegelt die Stimmung des staunenden Publikums wider, das damals schon Klatsch und Tratsch liebt. Livia ist tatsächlich von ihrem ersten Gatten schwanger. Sie trägt ihren ungeborenen Sohn Drusus in ihrem Bauch und hat von ihrem vorherigen Gemahl bereits den dreijährigen Tiberius, den späteren Kaiser. Scheidung und Neuvermählung sind auch für die damals 20-jährige Livia selbst sehr plötzlich gekommen. Was in Roms Upper Class jeder weiß, Livia heiratet mit Octavian den Mann, der für den Tod ihres Vaters verantwortlich ist. Als Anhänger der Cäsarmörder hat der sich nämlich ins eigene Schwert gestürzt, als die Triumviren Octavian und Marc Anton diese 42 vor Christus bei Philippi besiegten. Livias Gatte stand anfänglich zu Marc Anton, doch dessen Anhänger wurden von Octavian 40 vor Christus für vogelfrei erklärt, weil die beiden Herren sich gerade nicht einig waren. Familie Claudius floh daraufhin Hals über Kopf nach Griechenland. Tiberius Junior verriet dabei zweimal fast seine Eltern, weil der Kleine so laut weinte, wie der römische Schriftsteller Suetone berichtet. Im Jahr darauf vertrugen sich Octavian und Marc Anton schon wieder. Tiberius und andere Ex-Feinde durften nach Rom zurück. Beim Anblick Livias soll Octavian dann derart hingerissen gewesen sein, schreibt der römische Historiker Tacitus, dass er sie sofort ihrem Gatten wegnahm. Kleines technisches Problem: Nicht nur Livia musste zuerst geschieden werden, sondern auch Octavian selbst. Das aber war das Geringste. Er überreichte seiner Gattin in dem Moment den Scheidungsbrief, als sie Julia geboren hatte, die gemeinsame Tochter. Sie sollte Augustus einziges leibliches Kind bleiben. Livias Schwangerschaft hätte noch ein Hindernis sein können, denn es durfte keinen Zweifel über die Legitimität von Kindern geben. Doch im zuständigen Priesterkollegium waren beide Mitglied, der künftige Ex-Mann wie der künftige Gatte, und so war auch dieser Stolperstein schnell beseitigt. Tiberius blieb der legitime Vater, bei dem die Söhne zunächst aufwuchsen. Er starb wenige Jahre später, 33 vor Christus. Von Octavian ließ er sich überzeugen, dass dieses Arrangement für ihn besser sei. So kam es, dass Livia nun bei Octavian zu Tisch liegt. Ein Vierteljahr später kommt Drusus zur Welt, die Römer beginnen sofort zu lästern. Der Glückliche wird schon nach 3 Monaten zum Vater. Der Satz wird zum Sprichwort. So skandalös Livias Aufnahme in Roms Spitze auch verlief, sie hält sich dort länger als alle anderen. Zum Zeitpunkt ihres Todes, 29 nach Christus, ist Livia eine der angesehensten Frauen des Imperiums und eine der vermögendsten und einflussreichsten obendrein. Augustus adoptierte seine Gattin testamentarisch in die Familie der Julia. Augustus adoptierte seine Gattin testamentarisch in die Familie der Julia und verlieh ihr als erste Frau den Ehrentitel Augusta. Die Ehe währte stolze 52 Jahre. Wer hätte das zum Zeitpunkt der Hochzeit vermutet? Livias Enkel, Kaiser Claudius, ließ seine Oma gar vergöttlichen. Eine erstaunliche Karriere. Heute begründen Historiker Octavians Verlangen nach Livia nicht mit ihrer äußeren Attraktivität allein. Eine größere Rolle spielte wohl ihre Herkunft aus der alten Adelsfamilie der Claudier. Mit solchen Sphären römischen Patriziertums konnte der junge Octavian, der dem Ritterstand entstammt, nicht dienen. Ein wenig patrizisches Blut verhalf ihm in der besseren Gesellschaft zu höherem Ansehen. Ob Livia zu all dem gefragt worden ist, was mit ihr angestellt wurde? Eher nicht. Was von einer römischen Frau erwartet wird, das legt ihr Cassius Dio in den Mund. Ihre Antwort auf die Frage, wie sie Augustus so lange ertragen habe, lautete demnach: »Ich lebte selbst in allen Züchten und Ehren, tat alles, was ihm angenehm war, mit Freuden, mischte mich nicht in seine Händel, zankte nicht über seine Liebesabenteuer und tat, als ob ich nichts davon wüsste.« Das ist nichts weniger als das Idealbild der römischen Matrona. Livia war fast 20, Octavian 24, als er sie an seine Seite holte. Als Frau des Triumviren musste sie im Propagandakrieg der starken Männer zunächst das sittliche Gegenbild geben. Zur ägyptischen Königin Kleopatra, der Geliebten des Marc Anton, Octavians Gegenspieler. Als sich Augustus als Alleinherrscher einrichtete, war sie die erste First Lady des Imperiums und Vorsteherin des kaiserlichen Hauses. In dem sammelten sich neben den eigenen Kindern zunehmend Enkel und Urenkel lauter mögliche Thronfolger. Nach dem Tod des Kaisers schließlich wirkt sie als Erbin und Witwe, als erste Priesterin des Kultes des vergöttlichten Augustus sowie als Mutter des neuen Kaisers. Livia unterhält ein Netzwerk unter Roms vornehmen Frauen. Sie setzt sich für sie und ihre persönliche Klientel auch gegenüber den Kaisern und dem Senat ein. Er richtet öffentliche Bauten wie die Porticus Liviae unter ihrem Namen und wirkt wohltätig. Augustus soll häufig ihren Rat gesucht haben. Auf Diskussionen mit ihr bereitete er sich schriftlich vor, hieß es, um nicht versehentlich etwas Falsches zu sagen. Ein starker Hinweis auf ihren Einfluss. Ihr Gatte verschaffte ihr das Privileg, ohne männlichen Vormund über ihre Finanzen zu verfügen. Eine Seltenheit. Über die Jahrzehnte nutzt Livia diesen Spielraum zum Aufbau eines riesigen Immobilienvermögens mit Tausenden von Sklaven. Das Verhältnis zu ihrem Sohn Tiberius wird während dessen Regierungszeit von 14 bis 37 nach Christus immer schwieriger. Noch immer genießt Livia in der römischen Gesellschaft ein hohes Ansehen. Viele sehen sie gar als gleichrangig mit ihrem Sohn, dem eigentlichen Herrscher des Römischen Reiches. Sie wird als Mutter des Vaterlandes verehrt und sie versucht Einfluss auf ihren Sohn auszuüben, sehr zu dessen Missfallen. Das Maß ist für Tiberius voll, als Livia bei der Weihung eines Augustus-Standbilds ihren Namen vor seinen setzen lässt. 26 nach Christus geht er schließlich freiwillig in die Abgeschiedenheit nach Capri. Der Bruch mit der Mutter ist so tief, dass er es nach ihrem Tod nicht für nötig hält, nach Rom zu kommen. Die Leichenrede hält Caligula, ihr Urenkel und Nachfolger des Tiberius. Livias Bild in der männlich dominierten Geschichtsschreibung fällt zwiespältig aus. Noch in der beliebten TV-Serie der 1970er Jahre »Ich, Claudius, Kaiser und Gott« nach einem Roman von Robert Graves ist Livia der Inbegriff des intriganten Monstrums, das jeden beseitigt, der ihrem Sohn gefährlich werden könnte. Quelle dafür ist Tacitus, der Livia als Drahtzieherin aller vorzeitigen Todesfälle in der Familie verdächtigt, aus stiefmütterlichen Hassgefühlen, um ihren eigenen Sohn nach oben zu bringen. Es ist tatsächlich Livias direkter Nachfahre, der Augustus auf den Thron folgt, nicht seiner. Augustus hat zwar etliche Kandidaten dafür ins Auge gefasst, auch Julias Söhne Gaius und Lucius, also seine Enkel, die er sogar adoptierte, doch beide starben früh, so blieb Tiberius übrig. Im häuslichen Bereich, das räumt selbst Tacitus ein, entsprach Livias Sittlichkeit durchaus den alten Bräuchen. Ihr hätte das gefallen. Tatsächlich sprengte Livia als römische Frau jegliche bekannte Norm. Doch das Rahmenbild von der sittenstrengen Matrone blieb stets unangetastet. Anders als bei etlichen späteren Kaiserinnen Roms. Historische Pleiten. Alles gar nicht wahr. Spinat galt lange als Eisenbombe, ein Irrglaube und bei genauerer Betrachtung einer von vielen Mythen rund um das grüne Blattgemüse. Von Katharina Behmer. Die Geschichte könnte ganz kurz sein. Generationen von Kindern wurden zu Unrecht dazu gezwungen, Spinat zu essen. Denn dieser sei schließlich so gesund und enthalte ganz besonders viel Eisen. Moment, mag da manch einer rufen, das geht doch alles nur auf einen Rechenfehler zurück. Da sei einem Forscher irgendwann mal eine Kommastelle verrutscht und zack waren aus 3,5 Milligramm Eisen in 100 Gramm Spinat 35 geworden. Eine nette Anekdote, doch falsch. Die 1890 durchgeführten Analysen des Schweizer Physiologen Gustav von Bunge waren korrekt. Er wies tatsächlich 35 Milligramm Eisen nach, allerdings in getrocknetem Spinat. Da das grüne Blattgemüse aber zum Großteil aus Wasser besteht, kommt man auf den korrigierten Wert von 3,5. Nicht sehr hoch. Wenn das Popeye wüsste, jener kauzige Comic-Seemann, der durch Dosenspinat übermenschliche Kraft erlangen kann. Ist er das erste Marketingopfer der vermeintlichen Eisenbombe Spinat? Wie der Kriminologe Mike Sutton herausgefunden hat, handelt es sich hier ebenfalls um einen Mythos. Bei Popeye ist nämlich keine Rede vom hohen Eisengehalt des Blattgemüses. Spinat ist voll von Vitamin A und das ist, was Menschen stark und gesund macht, knurrt der Seemann in einem seiner ersten Comics von 1932. Also kein Aufatmen für die Kinder. Spinat ist und bleibt gesund. Sie hörten Geschichte zwischen Schlachtfeld und Harem. Die Osmanen, das letzte Imperium des Islam. Gelesen von Clemens Benke.